Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und höre, muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Sollen wir mal drüber reden? Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Einen wunderschönen, wir sind's mal wieder, die drei von der Tankstelle. Mensch, da habe ich ja den Gag nochmal richtig in die richtigen Wege geleitet. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder die zwei größten Fußballfachmänner, die ich jetzt kurzfristig aufgabeln konnte. Das ist zum einen der Chefredakteur der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Ricky. Ja, sicherlich. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Das sind so Anmoderationen, die habe ich mir lange überlegt im Vorfeld, genau, und freue mich, heute hier zu sein. Das darfst du auch. Das ist eine Ehre für dich, mit uns heute senden zu dürfen. Dann haben wir einfliegen lassen und gerade dieser Gag, den ich mir lange vorher überlegt habe, fällt mir jetzt umso leichter, denn es ist die zweite Aufnahme, die wir heute tätigen. Es ist der Mann, dessen Vorname mit demselben Buchstaben beginnt wie sein Herzensverein. Es ist ein sogenannter Anagramni. Es ist der Fan Nummer 1 von Borussia Mönchengladbach. Poccio, hallo! Ja, hallo! Ja, Mann! Ich freue mich ja sehr. Ich freue mich ja sehr, weil es ist ja nicht gerade alltäglich mit solchen Koryphäen in einer Verbindung zu stehen. Und wenn es dann auch noch gleich zwei sind, dann kommen mir auch immer ein bisschen die Tränen, muss ich sagen. Mit Recht aber auch, mit Recht, Poccio. Mit Rechten. Es war so viel passiert. Ich habe so viel Fußball geguckt, weil ich auch so viel Zeit hatte diese Woche. Du warst ja so krank. Ich bin immer noch krank. Hört man das eigentlich? Hört man das? Weißt du, Ricky? Ich meine Ricky jetzt. Ja, Der Chris ist so einer, der wird auch krank, wenn er genau weiß, dass der andere Kollege in Urlaub fährt. Ja, nee, das kann natürlich sein, ich habe natürlich vollstes Verständnis für Menschen, die krank sind und zu Hause bleiben, weil ich das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn Menschen krank auf Arbeit gehen. Das haben wir schon mal drüber gesprochen, das findest du richtig scheiße, ne? Ja, selbst mit den kleinsten Kleinigkeiten, also außer es ist dein eigener Betrieb, dann musst du durchbuckeln, aber findet ihr das schön, wenn ich mit Rotzenase in einen Topf schnüte oder was? Ich weiß jetzt du nicht, wickst ob ich doch auch sonst in einen Topf und nennst es Sahne. Emoticons antworten soll, damit ich die Antwort immer bis zum Ende bringen kann. Mach ich einfach so einen nickenden Smiley. Das tut mir leid. Ich bin da so euphorisch, weil ich so lange nicht mit euch podcasten durfte. Stimmt, sonst ist das ganz anders. Nee, weißt du, auf dieser despektierlichen Schiene podcaste ich heute mit gar keinem. Da overpodcaste ich heute jeden. Alles alleine, jeden. Einfach alleine podcastest du da. Macht auch verschiedene Stimmen, macht er dann. Wir hätten zwar Elfer guten Rutsch oder wie es hieß, kannst du dann noch so eine, einfach so erstmal Dampf ablassen, einfach 20 Minuten guten Morgen, guten Fußballmorgen oder wie das hieß, kannst du aufnehmen und dann bist du entleert und kannst danach eine Konversation mit mehreren Menschen ertragen, muss man fast schon sagen. Jetzt habe ich bin ja auch dafür berühmt und berüchtigt, dass ich einfach mal so einen selbst kreierten Gag außer Lameng schieße, ne, außer Lameng Feuer. Den habe ich Ricky jetzt schon vor 1-2 Tagen erzählt, diesen Gag, weil er einfach raus musste. Bei Ricky kam er schon euphorisch an. Ich möchte fast sagen, bis heute hat er noch nicht ganz verstanden. Aber Poccio, dass ich ihn dir nochmal erzähle, weil ich einfach von dir grundsätzlich ein bisschen mehr Resonanz erwarte. Okay. Wie nennt man jemanden, der die große Koalition wieder fixt? Du kannst doch einfach sagen, dass du es nicht weißt. Nee, ich weiß es nicht. Dass du dich da vielleicht in den Gag gar nicht mal mit einmischst. Ich weiß es aber auch nicht. Ich erzähl noch mal, weil das bedarf noch so einen gewissen Flow. Poccio, ich erzähl dir jetzt noch mal einen Witz, ne? Okay. Wie nennt man jemanden, der die große Koalition wieder fixt? Ich habe keine Ahnung, Chris. Erzähl es mir. Das ist der GroKo-Doc. Kommt schon gut, ne? Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand den Krokodok, die Werbung, das ist ja so eine Werbung, die man noch im Kopf hat. Ja. Ne, obwohl sie 400 Jahre alt ist, ne? Ja. Hilft dem mit dem Krokodil, das ist der Krokodok. Krokodok. Ja, ja. Mhm. Toll. Erst vor kurzem gespielt auf der ja, auf der VR, ne? Geburtstagsparty vom Dennis zum 35. oder 40. Ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist. Da standen so kleine. Das hatte jeder so Krokodoks vor sich. Ja, ich meine, das war Krokodok, aber wir haben primär dieses Spiel gespielt, wo dieser Pirat in dem Fass sitzt, wo man die Schwerter rausbringen muss. Das ist toll. Und er rausspringt, wenn es falsche trifft. Aber ich sage dir, wenn du jetzt, sage ich mal, so ein relativ voll entwickeltes Gehirn hast, wie erwachsene Menschen, wie jetzt wir zum Beispiel, dann hast du das System auch relativ schnell durchblickt. Also, ja. Naja. Ich sag mal, also. Ne? Entwickelt. Ja, also zumindest so intelligent. Das sind natürlich große Ansprüche. Ja, ne? Dass man das, also auf jeden Fall den Algorithmus dieses Mechanismus ist relativ schnell durchblickt. Mhm. Dass der Pirat da rausgeschossen kommt. Heute vor 15 Jahren habe ich übrigens meine Abiturergebnisse bekommen. Und wie waren sie? Oder hast du die noch? Hast du bekommen, ja, bis jetzt? Nein, ich habe sie bekommen. Die kriegst du persönlich übermittelt. Auf dem Postweg sind sie verschütt gegangen? Nee, die kriegst du persönlich übermittelt. Ja, war lustig. Wenn man sich überlegt, dass das so fast so ein halbes Leben her ist, merkt man erstmal, wie alt man ist. Ja. Warst du da stoned? Das ist gut möglich, ja. Ja. Aber. Warst du zufrieden? Oder willst du damals, ja. Wenn man so blöd ist und einen Physikleistungskurs unter anderem wählt, ist das nicht unbedingt so. Ne? Würdest du denn heute noch mal einiges anders machen, als du damals gemacht hast? Ich freue nichts und ich würde alles anders machen. Und schon vor 13 nichts? Jahren war das? 15. Vor 15 Jahren, das ist wirklich ein Zufall, dass diese geschichtsträchtigen Tage sich überschneiden. Denn 31 Jahre zuvor, ja, also praktisch vor 46 Jahren, ja, da sind in D-Mark landeten 70 Jahre. Die Astronauten der Apollo 13 ganz spektakulär im Meer. Sind da aufgeschlagen und dann mit Schlauchbooten abtransportiert worden. Aufgeschlagen sind die da. Also das musste ein bisschen mehr einfließen lassen, finde ich. Auch in letzter Zeit, da ist so wenig Berliner Dialekt bei dir drin, das war mal viel mehr. Ich distanziere mich einfach von dieser Stadt. Ah, okay. Ne? Ja. Ich tendiere jetzt mehr zu, ich sag mal, was? New York. Also das merkt man, denke ich, auch in meinem Slang, dass ich mich immer weiter Richtung Ostküste bewege. Ja, New York war aber doch immer deins. Ja, das ich in New York. Alles, was in Amerika ist. Also. Ich war gestern in so einem Kaufhaus, in so einem riesengroßen, und da war ein Mitarbeiter aus Russland, der nur Englisch konnte. Oh, mit dem habe ich mich ganz toll unterhalten, wirklich jetzt. Oh, das war so toll, und der hat mir meine Hände mit Reinigungssalz eingeschmürgelt und danach noch so eine tolle Creme drauf geschmiert, und die waren ganz weich, richtig weich. Und das muss ich kurz noch erzählen. Ja, mach mal. Und dann bin ich da so rumgelatscht und so, und ich habe meine Frau, habe ich in die diversen Läden geschickt, die man halt so als Frau ansteuert, und ich habe mich da so rumgetrieben und bin dann, jetzt, wie heißt das Ding nochmal, Elbenwald? Elbenwald. Elbenwald, ja. Da bin ich vorbeigelatscht, und da gab es ein Gewinnspiel. Oh ja. So, und bei diesem Gewinnspiel musste man, also zum einen, um sich zu qualifizieren, dann musste man mal auf so eine Batman-Dartscheibe mit so Dart-Pfeilen, die so ein bisschen aussahen wie diese Batwings. So, ja, da musste man drauf schießen und konnte, ich glaube, der erste Preis war irgendwie so ein... Batterings meinst du wahrscheinlich. So, ja, was weiß ich, irgend so ein Dreck halt. Der erste Preis war auf jeden Fall irgendwie so ein Batman mit Mobil und Batmobil und Batman. Also so ein Ding, so ein Kombo-Pack, was wahrscheinlich was für man so gut verkaufen kann. Kenner absolut der Shit ist. Und dann gab es noch mehrere so Überraschungspakete. Und ich habe bei diesem Batman-Gewinnspiel überraschenderweise ein Marvel-T-Shirt gewonnen. Ja, so geil. Und ein Batman-T-Shirt und eine Batman-Tasse, die so groß ist, dass ich die fast nicht vollkriege mit Kaffee. Ja, also die ist zu groß für meine Kaffeekanne sozusagen. Ich kenne sie immer aus von Elbenwald mit Marvel und Batman und so. Bitte? Die kennen sich halt aus von Elbenwald, Marvel, Batman, ja. Who cares? Ja, es gab noch so, das hätte ich, glaube ich, eher gewollt, es gab noch so ein Super Mario-Paket, also wahrscheinlich wären dann da irgendwelche Super Mario-Sachen drin gewesen. Das hätte mir jetzt persönlich besser gefallen, aber ich sag mal so, das Marvel-T-Shirt sieht nicht ganz kacke aus, so ein Batman-T-Shirt kannst du natürlich nicht tragen, da lachen sich ja alle aus, aber zu Hause zum Pennen oder so, da geht's. Ja. Ja. Ich bin immer fasziniert von Menschen, die in Gewinnspielen gewinnen. Das letzte, was ich gewonnen habe, war 1998 bei der WM. Abitur. In Frankreich. Nee, das war 2001. 1998 bei der WM in Frankreich habe ich auch Frankreich bei McDonald's als Weltmeister getippt und habe deswegen einen Champion-Pulli gewonnen. Das war das Letzte, was ich ähnlich, gewonnen habe. Ähnlich habe ich mich auch gefreut gestern, als ich dann meinen Überraschungspaket. Aber dieser Pulli existiert immer noch und mein Vater trägt ihn zum Zeitung austragen. Ja, schön. Und da sieht man es wieder, Altersarmut. Also der arme Papa. Das hat mit Altersarmut zu tun. Mein Vater kriegt zwar zwei Renten. Nein, aber wenn du einen Vater hast. Du musst 18 Jahre lang denselben Pullover tragen, Pocho. Ach so, das meinst du. Ja. Mein Vater ist jetzt übrigens bei Facebook. Was? Mensch. Da bin ja nicht mal ich. Also, ja, ich auch nicht. Kaum Menschen sind ja da. Also wenn er mal jemand. Ja, aber mein Vater hat nichts damit zu tun, mit Computern und sowas. Jetzt habe ich ihm ein Tablet geholt, weil er das unbedingt wollte. Ja. Ja, jetzt steigt er voll ein. Wirst du mal sehen, wenn du dann bei Steam triffst. Ja, das wäre doch der Knaller. Ja. Das wäre doch der Knaller. Action Killer 13. Wenn er auf dem Tablet CSGO spielt und dich abzieht. Da stellst du dir dann aber die ein oder andere Existenzfrage, Pocho. Dann ist vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann ist vorbei. Ne? Dann ist vorbei, ja. Tja. Ah, schön. Hier mal geheim, nicht für die Leute anderen hier. Einmal. Was machst du? Hier, Vater Sänger bei Facebook. Pocho ist so stolz darauf. Ich finde das gut. Also das für alle Hörer, der Pocho hat uns jetzt den Link zu seinem Papa geschickt. Ja. Hervorragend. Der Mensch, jetzt hätte ich sie fast verwechselt, die beiden. Einmal scheint ja dein Papa schon ein großer Michael Schumacher-Fan zu sein. Das ist richtig, mein Vater ist der größte Formel-1-Fan der Welt. Also. Ach, neulich war ich bei euch in der Nähe, Pocho, da war ich auf dem Nürburgring. Ja, ich weiß, habe ich gesehen, da wollte ich eigentlich rüberkommen schnell. Ja, dass du da warst. In einer Dreiviertelstunde bin ich da, also so ist das nicht. Ja, wir waren nur eine Stunde oder anderthalb Stunden höchstens. Schade. Wir sind einfach nur schnell mal hochgefahren. Sind dann da mal diese Strecke da abgedüst. Also wo warst du denn? Warst du in einer Nordschleife direkt? Wir sind einmal gefahren und einmal... Achso, du bist auch gefahren selber, okay. Und was kostet das mittlerweile? 29 Euro eine Runde. Ja, ja. Und dann haben wir uns an eine Würstchenbude gestellt, die in so einer Kurve da war. Aber ich glaube, das ist nicht die Highlight-Kurve, habe ich schon festgestellt. Wenn du noch mal in der Nähe sein solltest, sag mir wirklich Bescheid, dann treffen wir uns. Dann gehen wir mal wirklich zur Hohen Acht. Da, wo die Leute mit ihren Privatwagen grundsätzlich sich überschätzen. Das ist wahrscheinlich das, was ich auch auf YouTube gesehen habe, ja. Rausfliegen, dann wartet man, bis derjenige aussteigt, um zu gucken, ob der in Ordnung ist. Und dann fängt man unglaublich geil an zu klatschen, wenn die ihr Auto zerlegt haben. Das glaube ich, ja. Ja, das also ist unglaublich cool. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt regelmäßig fährst, kann ich mir vorstellen, dass du ein bisschen übermütig wirst. Aber wenn du so das erste Mal fährst und da deine Kiste abwirfst, dann bist du einfach nur geisteskrank, weil du kannst die Strecke, glaube ich, ganz gut fahren, wenn du einfach jetzt, sag ich mal, nicht, weiß ich nicht, jetzt hier völlig durchdrehst. Also selbst wenn du am Limit bist, hast du immer noch genügend Platz, finde ich, um nicht abzufliegen. Ich bin das letzte Mal da gefahren mit meinem Calibra. Der hatte allerdings auch ein Gewindefahrwerk und sowas, da ging das. Aber mit meinem Audi jetzt würde ich da mich nicht drauf trauen, sage ich ganz ehrlich. Warum? Weil ich so jemand bin beim Autofahren, ich predige immer vorsichtig zu fahren und rücksichtsvoll zu fahren, aber wenn ich dann einmal Geschwindigkeitsrausch habe, dann ist bei mir vorbei. Ja, du hast ja noch alle Tassen im Schrank, hoffe ich mal, und wirst ja schon einschätzen können, wenn du zu schnell bist. Ja, aber du bist doch selber gefahren da. Ja. Du bist doch selber gefahren. Du kennst doch die Strecke, hast du doch auch gemerkt, wie uneben und so weiter. Ja, ja, gerade da in dieser komischen Schüttelkurve da. Halt schnell mal raus. Das passiert halt. Ja, besonders wenn du ein RPS im Arsch hast, weißt du auch, dass man mal gerne, ach ja, dann slide ich mal um die Kurve, kann ich ja beim Game Gear, sag ich mal, auch. Nee, das mache ich nicht, sowas. Das mache ich nicht. Okay. Nee, ja, du bist Familienvater. Nö, das ist einfach, das finde ich bescheuert. Also jetzt, wenn ich es mit einem Fremden, es war eigentlich mein Auto. Also das kann ja nicht. So, passieren. Ja, das ist wieder was anderes, klar. Ja, da muss man sich ein bisschen zurückhalten und einfach auch mal 5 gerade sein lassen. Und auf der Geraden kann man ja dann einfach mal Vollgas geben. Die ist ja relativ lang. Die macht echt Spaß. Und wenn du da so ein ordentliches Auto hast, ist es auch wirklich, also es ist ein Highlight, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nur noch mal aus Pietätsgründen, man sagt natürlich nicht mehr, Michael Schumacher, sondern nur noch Michael Schiemacher. Nur noch, wolltest du noch mal sagen, also wir sind ja hier ein politisch korrekter Podcast, also man sagt das nicht mehr. Nur noch Michael Schiemacher. Hm? Naja, dann fangen wir mal mit dem Fußball an. Wenn ich hier mit so einem prüden Bums zusammen bin, naja. Hallo! Übrigens, ich habe gestern 7 Schnitzel gegessen. Mir geht's ja richtig schlecht. Ja, ich hab original 7 Schnitzel gegessen. Auf die Größe kommt es an. Ja, die waren jetzt nicht klein. Tja, dann nicht schlecht, Herr Specht. Ein Schnitzel für die Spitze, Herr Spion ans Telefon. So, wir müssen aber auch noch eigentlich kurz mal trauern, denn Hannover 96, wenn mich nicht alles täuscht, sind noch 4 Spiele, oder? Mhm. Ist Hannover 96 abgestiegen? Also sie haben 10 Punkte Rückstand, es sind noch 4 Spiele. 3 Spiele davon sind gegen normale Fußballmannschaften und eine davon ist gegen FC Bayern. Also jetzt mal im Ernst. Rein rechnerisch ist noch alles möglich. Ja. Ey, das ist übrigens ein kleiner Vorschlag so am Rande. Hm? Es sind jetzt noch 3 Spieltage, richtig? 4. Ja. Nee, 3, oder? Heute war das 3. Nee, stimmt, 4, du hast absolut recht. Wir können ja nachher, wenn wir noch Zeit haben, mal so ein bisschen grob durchtippen. Das machen wir. Auf meine Kicker. Güte, hast du hier tolle ja, hätte ich nicht gemacht, weil es nämlich reingemacht gemacht hat. Ach so, nee, dann machen wir es nicht. Okay. Ja. Wie findet ihr das? Also 96 jetzt abgestiegen. Findet ihr das schade? Hättet ihr lieber gedacht, das hätte andere Vereine rein von der Reputation eher treffen können oder zu Recht? Natürlich, wenn sie da stehen, wo sie stehen, zu Recht, aber war das für euch immer ein Verein, wo man sagt, na gut, der ging mir jetzt nicht unbedingt auf den Sack? Ich will erstmal viel wichtiger wissen, was du zu dem Thema zu sagen hast, weil du sitzt ja sozusagen viel näher dran und genau, das ja. Würde mich erstmal eher interessieren. Es ist erschreckenderweise, also was man so hört, mit wem man spricht, mit Menschen, die Dauerkarten haben, da sagt eigentlich jeder, ja, man hatte jetzt eine relativ lange Zeit, sich an das Szenario, Abstieg, sich dran zu gewöhnen, weil es ja schon nun lange relativ bitter um den Verein aussieht. Und die meisten sagen halt, jo, dann ist es halt so. Also überraschenderweise, also ich dachte, es geht nur mir so, als Menschen, der jetzt hier einfach wohnt und ich großartig Fan von dem Verein ist. Mir ist es relativ egal, ich find's schade, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber die meisten Leute sagen wirklich, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Schutzhaltung ist oder so, aber die meisten sagen, boah, dann ist es halt so. Und das finde ich überraschend, das finde ich echt beschämend für die meisten Leute. Wirklich, dass sie da nicht in dieser schwierigen Situation da mehr sich investieren in diesen Verein, in diese Mannschaft. Ich finde es wirklich beängstigend. Du musst eins mal sehen, und das weißt du als Bayern-Fan vielleicht nicht. Nee. Wenn dein Verein Scheiße baut und das am Stück, resignierst du irgendwann. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, um auf meinen Verein zu sprechen zu kommen, auswärts bin ich wieder an einen Punkt angekommen, wo selbst ich bei meinem Verein resigniere. Weil wenn man sich einfach mal die Auswärtstabelle anguckt, ich weiß nicht, ob du die so im Kopf hast, wie schlecht Borussia da ist, dann ist das vergleichbar mit der gesamten Saisonleistung von Hannover. 16. sind sie da in der Auswärtstabelle. Und mit den meisten Niederlagen. 10 Niederlagen. Mhm. Nee, und Frankfurt hat auch 10 Potschulden. Du wirst mal jetzt nicht unterschlagen, dass es dann noch Mannschaften gibt, die ähnlich scheiße sind. Und die haben sogar einen Sieg weniger. Also es gibt noch eine schlechtere Auswärtsmannschaft, Potschul. Gut. Lass ich so nicht stehen. Dann sagen wir, in der Tabellenregion, in der sich die Borussia im Moment befindet, gibt es kaum jemanden, der so schlecht ist. Also ist das zu fußballromantisch, was ich da jetzt von mir gesagt habe? Ja, und das hätte ich von dir aber auch nicht erwartet. Nee, Moment, weil, ich muss da nochmal kurz einwerfen, dass es natürlich auch vielleicht daran liegen könnte, wie die Mannschaft auftritt. So emotionslos. Und das meinte ja Potschul wahrscheinlich auch damit. Genau. Ja schon, aber es gibt ja schon auch Teams, da hat man manchmal das Gefühl, dass so ein Abstieg wie so ein reinigendes Gewitter. Aber das habe ich noch nie verstanden. Warum denn das? Ich meine, es sind jetzt, lass mich das mal kurz aufzählen. Kiyotake für 6,5 Millionen zu Stuttgart. Das ist relativ fix, was ich jetzt immer wieder lese. Das habe ich ja noch gar nicht mitgekriegt. Ehrlich? Ja. Weil der Didavi wohl ein paar... 6,5 Millionen? Ja. Das warum? Ist eine festgeschriebene Ablösesumme. Ja, aber warum gibt man für den 6,5 Millionen? Ich weiß nicht, weil Stuttgart es, glaube ich, hat und weil Stuttgart das Bedarf hat. Stuttgart hat kein Geld. Stuttgart hat kein Geld, genau das habe ich nämlich heute auch wieder nicht gelesen, dass relativ zur neuen Saison wieder ein bisschen Ja, 10 Millionen kriegen sie von Mercedes. Ein bisschen mehr. Ich glaube 14. Also Kiyotake weg, das ist der einzig Einäugige unter den blinden Feldspielern. Oh. Zieler zu Leverkusen. Ja, Moment. Zieler zu Leverkusen dann, wenn Dings geht, oder? Genau, wenn Leno nach Leipzig geht. Ja, ja, das ist natürlich möglich. Ja. Wobei, das würde ich natürlich dem Koltort, den ich nicht wünschen. Also für mich ist es immer noch einer der größten Zweitligatorhüter aller Zeiten. Ricky, du wirst mir dazu beipflichten, oder? Ja, und der wird auch einer der größten Erstligatorhüter aller Zeiten werden. Das ist das dort, Ricky, ne? Mit dem Leipzig und mit der Leipzig-Unterstützung. Was machst du da? Wir sind die mittlerweile auch scheißegal. Ich warte, echt? Bis die jetzt in der ja, ich verfolge die zweite Liga nicht, das kann ich nicht angucken. Nee. Da ist nichts, was mich hält. Gegen Sandhausen, keine Ahnung. Ich kann mir Zweitliga-Fußball nicht angucken. Das ist schon in der ersten Liga manchmal echt schwierig, sich das Spiel reinzupfeifen. Aber in der zweiten Liga, das hat zeitweise wirklich nicht mehr viel mit Kunst zu tun, mit Fußballkunst. Und wenn man dann so. Das ist schon fast Satire, oder? Ja, guck mal, wenn du dann so Spiele siehst wie in der Euroleague oder in der Champions League und guckst dir dann. Was in der zweiten. Entschuldigung. Nee, was in der zweiten Liga gespielt wird, ist teilweise Fußballsatire. Das ist ja großartig. Ricky, Entschuldigung. Nee, ist doch. Was raus muss, muss raus. Ja, da, Mensch. Der Pocho ist heute in Topform, also da muss man dem auch mal ein bisschen. Ja, ich bin in Topform, Alter. Finde ich schon. Nee, auch untenrum. Nee. Untenrum fließt viel Blut. Untenrum ist Wochenende, ist rasiert. Also von daher stimmt das. Ja. Bist du bereit heute? Nee, ich bin nicht nur bereit, ich bin schon, ich bin sozusagen auf dem Sprung. Ich hab da bekannten Katzenstreu mitgebracht. Nein. Also wenigstens ein Blowjob. Mhm, okay. Ja. Wir sind heute noch am Maschsee. Und da trinke ich mein Guilty Pleasure. Und zwar ist das Dunkelbier mit Dosenobst. Das trinke ich gerne. Bitte was? Es ist hannöversches Dunkelbier mit Dosenobst, mit Cocktailobst. Kennst du das nicht? Diese nein. Ricky, kennst du das? Nee. Ich kenne da wohl Dosenobst. Ja, ich arbeite im Lebensmitteleinzelhandel. Natürlich kriege ich Dosenobst. Meine Güte, eure. Aber ich kenne die Kombination nicht zwischen Rootbier und Dosen. Ja, das kommt daran, es ist schön. Das trinke ich heute am Maschsee. Da lasse ich mir so ein bisschen, lasse ich es mir mal gut gehen. La Dolce Vita habe ich mir ja auch mal verdient. Ja, wie man auch bei der Pizza gesehen hat. Welche war da eigentlich deine? Die Margarita oder die mit Rucola? Da war mir mal nach. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Eine ganz klassische Margarita. Okay, und ja. Lilly hat ein Pizzabrot gegessen. Entschuldigung. Was war das denn gerade? Ein Niesen. Ach Mensch. Wie heißt denn das nochmal? Tomat Concassé. Mit Knoblauchöl und wie, hör mal, das gibt's doch. Bruschetta. So. Bruschetta, ja. Ja, mein Hirn ist schon ein bisschen. Ich hab, glaube ich, Hirnbrand. So. Wo waren wir denn jetzt? Bei den Abgängen von Hannover 96. So, dann der Sané zum HSV. Und ein Vierter ist auch noch. Recht fix. Wen gibt's denn da noch? Ach, den André Hofmann nach Mainz, glaube ich. Mainz. Also vier Säulen, die jetzt wohl, also ich möchte jetzt nicht definitiv den Verein verlassen, aber da hört man halt immer wieder, dass die auf den Sprung sind und wenn die gehen, und das werden wahrscheinlich nicht die einzigen Spieler sein, die den Verein verlassen. Also ich weiß nicht, wo das dann da ein reinigendes Gewitter ist. Wobei natürlich ein paar Spieler auch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Aber Ricky, erklär mir das mal bitte, wo da die Sinnhaftigkeit ist, dass so ein Abstieg mit finanziellem Aderlass, mit spielermateriellem Aderlass ein reinigendes Gewitter ist. Ja, aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, dass sich Vereine wie Hannover oder auch Stuttgart oder andere, die da unten drin stehen, Frankfurt, keine so guten Spieler leisten kann in der heutigen Zeit, dass man sich wirklich noch verstärkt. Und eigentlich sollten solche Vereine versuchen, mehr auf ihre eigene Jugend zu setzen. Das geht fast nicht, wenn du in der Bundesliga spielst, weil die Fans natürlich gewisse Spieler dann fordern, auch wenn du Abgänge hast, prominente Abgänge, Geld in die Kassen bekommst, dann wollen die dafür adäquaten Ersatz oder sogar bekannte Namen, ja, das ist aber fast nicht mehr möglich für Vereine, die da unten drin stehen. Und wenn jetzt so ein Verein wie Hannover in die zweite Liga gehen muss und gute Spieler verliert, werden sie sich zwangsweise auf ihre Jugend berufen müssen. Und da haben sie, finde ich, schon ganz gute Leute, die ja auch gezeigt haben in den letzten Wochen unter dem Stindl, dass sie sag ich mal, gewisse Qualität haben, vielleicht noch keine Bundesliga-Qualität, aber vielleicht ist es genau das, was diese jungen Spieler brauchen, einfach mal eine Zweitligasaison, ähnlich wie wenn sie jetzt zum Beispiel ausgeliehen worden wären, um Spielpraxis zu bekommen, Selbstvertrauen zu tanken und dann mit viel Elan nach einem Jahr zweite Liga wieder zurückkehren in die erste Liga, dann kann man sich unter Umständen wieder bei anderen Absteigern bedienen, gute Spieler dazu holen, so wie es ja jetzt wahrscheinlich auch Clubs bei Hannover machen werden, und dann dementsprechend einen Neustart versuchen. Im Gegensatz, wenn du jetzt in der ersten Liga bleibst, dümpelst du halt weiter vor dir hin. Für mich ist da das beste Beispiel wirklich Stuttgart, die seit Jahren da unten nicht rauskommen. Die Spieler, die überhaupt noch was bringen in dem Verein, die verlassen den Verein. Das war letztes Jahr so ein Rüdiger. Dieses Jahr ist es ein Didavi und ein Kostic wird wahrscheinlich auch nicht zu halten sein. Ich glaube auch nicht, dass man Werner noch länger als, sag ich mal, jetzt eine Saison in Stuttgart halten kann. Und man sieht ja, dass es jetzt keine Neuverpflichtungen gibt, die den Verein wirklich nach vorne bringen. Also wäre es vielleicht mal nicht schlecht für einen Verein, der erwiesenermaßen wirklich Top-Jugendarbeit hat, mit die Beste in Deutschland und auch jetzt schon wieder bei den B-Junioren Tabellenführer ist vor den Bayern und so. Also, dass die vielleicht dann gezwungen werden, auf junge Spieler zu setzen, auf Perspektivspieler, die natürlich nicht in der Bundesliga mithalten können, aber in der zweiten Liga sehr wohl, weil die Qualität, wie gerade angesprochen, wirklich deutlich schwächer ist und sich da Selbstvertrauen holen können und dann in der ersten Liga neu angreifen können. Das ist halt dann die Hoffnung, die ich damit verbinden würde, wenn ich jetzt Hannover 96-Fan wäre. Hannover 96 baut ja jetzt, es gab ja einen elendig langen Krieg um das neue Ausbildungszentrum, was 96 ja jetzt baut, für 16 Millionen Euro. Da gab es Probleme mit dem Grundbesitzer und es war ewig lange, es hat sich Jahre hingezogen. Das ist jetzt durch das Thema. 96 baut für 16 Millionen Euro ein Jugendzentrum. Das finde ich, das ist doch großartig. Und die aktuelle Jugendsituation, die ist ja sehr, sehr gut bei Hannover 96. Lars Stindl, nee, wie heißt der? Stendl. Lars Stindl ist ja der Bankdrücker von Gladbach, ne? der Stendl, Daniel Stendl heißt er, glaube ich. Der ist ja mit seinen Jungspunden ist er ja im DFB-Pokalfinale und sowieso die U-Mannschaften von Hannover sind ja hier in Norddeutschland immer vorne mit dabei. Und da hat er auch in den letzten Jahren Mirko Slomka einen großen Anteil dran. Der ist ja schon ewig hier und drei Tage in diesem Verein. Bei der Jugend hat er alle Stationen durchgemacht und so. Weswegen ich, glaube ich, es ganz sinnvoll fände, wenn Mirko Slomka tatsächlich wieder zurückkommt zu Hannover 96, auch wenn jetzt wahrscheinlich ihr beide die Augen verdreht. Erstens, weil er den ultimativen Durchblick hat, jugendtechnisch, und glaube ich auch ein Händchen dafür hat, junge Spieler zu installieren in die A-Mannschaft. Der Stendl geht ja zurück, was glaube ich ein guter Schritt ist. Es wird also nicht der zweite Olaf Schubert. Was natürlich auch irgendwie schade ist für den Verein, wenn man da so ein Original installieren kann als Cheftrainer. Aber der macht ja einen klasse Job bei der Jugend. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass er da wieder zurückgeht. Wie gesagt, sind im DFB-Pokalfinale Hannover 96 mit der Jugend. Und ich weiß nicht, Potsche, du hast ja schon gerade so raunend ins Mikrofon gestöhnt. Mirko Slomka natürlich. In den letzten Wochen hatte er immer mal wieder den ein oder anderen Auftritt bei der Sky Champions League Übertragung, bei der ein oder anderen Fußballdebatte. Übrigens startet ja auch der Kicker Eurosport Fußballtalk die nächsten Tage. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie das wird. So eine neue Talksendung, weil den Doppelpass das ist Satire. Das ist wirklich Satire. Ich bin ja großer Sky 90-Fan, guck das jede Woche, finde das immer wieder toll, weil ich einfach auch ein Patrick Wasserzieher-Ultra bin. Ich bin der Fanbeauftragte von Patrick Wasserzieher, finde ich super den Typen. Und da jetzt mal gucken, ob es da einen zweiten guten Talk gibt. Aber, Pocho, Slomka meinst du ist nix? Nee. Ist aufgeregt, Kaffee? Ganz genau, weil besonders wenn, ich finde die Argumentation von Ricky gar nicht schlecht. Ja, ich finde die auch gut, die er anbringt. Aber besonders wenn du dann halt mit dieser Argumentation da rangehst, ist es meiner Meinung nach das Falscheste, wenn du sagst, du machst einen Neuaufbau mit jemandem, der es schon mal gegen die Wand gefahren hat. Das halte ich an vielen Stellen halt richtig schwierig. Was meinst du mit gegen die Wand gefahren? Er wurde, glaube ich, auf Platz 9 oder 10 entlassen. Ja, aber du musst ja auch immer die Ansprüche in dem Moment ansehen. Absolut. Und es ist ja auch nicht so, dass sich der ganze Verein neu aufstellt, weil es wird immer noch dieser Mann mit den 6 Millionen Zähnen im Mund Präsident bleiben. Ja. Aber du musst wahrscheinlich auch berücksichtigen, was es für Alternativen gibt. Muss man ja dann auch mal so ein bisschen abklappern. Da gebe ich dir recht. Aber wenn man dann diesen Neuaufbau startet, muss man den dann nicht auch mit jemandem starten, der vielleicht jetzt noch nicht so eine große Reputation hat, der vielleicht auch aus der, wie der Phönix aus der Asche steigt, um mal ein bisschen Bildersprache zu benutzen, muss man da nicht vielleicht dann auch sagen, man setzt diesen Trend fort und nimmt einen jungen Trainer, der vielleicht überhaupt noch keine Erfahrung hat? Oder muss man hingehen und sagen, man holt so einen richtig alten, harten Hund und baut damit eine neue Mannschaft auf? Weil eine Garantie für einen sofortigen Wiederaufstieg hat keine Mannschaft. Nein. Heutzutage sowieso nicht mehr, weil die zweite Liga halt auch für viele Spieler, die vielleicht Erstliga gewöhnt sind, auch mal ein richtig hartes Pflaster sind. Erstens von der Härte im Spiel, die meiner Meinung nach in der zweiten Liga höher ist. Ich weiß es aus leidiger eigener Erfahrung, ich habe lange genug, wenn Gladbach in der zweiten Liga gespielt hat, zweite Liga geguckt. Und andererseits ist es aber auch so, dass natürlich irgendwo das Selbstwertgefühl der Spieler ein bisschen geschwächt wird. Weil wenn du auf einmal nicht mehr vor 60.000 Zuschauern gegen Dortmund spielst, sondern vor 2.500 gegen Erzgebirge Aue oder Dynamo Dresden oder um einen Westverein zu nennen, dass ich jetzt kein Osthasser bin oder sonst irgendwas, oder gegen den SV Meppen, dann wird es natürlich schwierig. SV Meppen ist aber toll. Spielen die zweite Liga? Nein, natürlich nicht, aber... Ich wollte jetzt mal einfach kleine Vereine nennen. Ne? Oder wenn Hannover irgendwann auf den TuS Krippenbroich trifft, dann weiß man, dass es weit nach unten gegangen ist. Ja. Du wirst ja für beide Fälle positive und negative Beispiele finden. Wenn du jetzt guckst, die haben alles richtig gemacht, dass sie den Streich behalten haben. Das spricht jetzt dafür, dass man nicht unbedingt gleich den Trainer stürzen muss und einen kompletten Neuanfang wagen muss. Aber es gibt viele Beispiele von Zweitliga-Vereinen, die man eigentlich dann auch nach einer Saison in der zweiten Liga wieder in der ersten Liga zurückerwartet hätte, die es aber bis heute nicht geschafft haben. Also für mich ist zum Beispiel, das ist jetzt natürlich schon ein richtig alter Hut, aber dennoch möchte ich es erwähnen, 1860 München so ein Fall. Da habe ich einfach damit gerechnet, dass die sich relativ schnell wieder freistrampeln und in der ersten Liga landen werden. Und die sind seit Jahren jetzt nicht mehr zurückgekommen, spielen. Und also jetzt auch voll gegen Abstieg, könnte sein, dass die in die dritte Liga müssen. Das ist also richtig deftig. Dann hast du so Vereine wie Nürnberg, die irgendwie auch, wenn man so die Spieler anguckt, schon ein gewisses Potenzial hatten, als sie abgestiegen sind, aber bis heute auch wieder nicht so richtig auf die Beine gekommen sind und auch mehrere Trainer verschlissen haben, mehrere Spieler verschlissen haben. Und jetzt so langsam aber sicher machen sie sich an, über die Relegation zumindest die Chance zu bekommen, in die erste Liga zu gehen. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie ausschließen, dass so ein Slomka einen positiven Effekt haben könnte, weil auch viele Spieler, die er damals betreut hat, wahrscheinlich gar nicht mehr im Verein sind. Und insofern ist das dann ja für die Spieler und auch für ihn ein Neuanfang. Und wie gesagt, die Frage ist, was hast du für Alternativen? Also mit Slomka weißt du, was du kriegst. Und vielleicht ist das dann die Konstante, die ich noch am ehesten begrüßen würde. Ja, also Konstante natürlich jetzt im weitesten Sinne, weil Slomka ja ein paar Jahre jetzt nicht mehr im Verein war. Aber wenn das Umfeld hinter ihm steht, ist das auf jeden Fall nicht der dümmste Schritt, ja, da zu sagen, wir setzen auf ihn. Ist es nicht ein bisschen, oder wo ich nicht gerade sozusagen in der Leitung habe, um auch mal die Trainerdiskussion darzustellen, wer geht denn als Trainer nach Leipzig? Frage ich dich mal, als Insider in Leipzig. Die wollen ja angeblich den Hasenhüttl, das hat man ja verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Bleibe ich bei. Also ein Hasenhüttl nach Leipzig zu holen. Ich finde, Leipzig ist irgendwo, wenn man es positiv sehen will, eine Art Fußballexperiment, was so in Deutschland noch nicht stattgefunden hat. Ein Projekt, um es so zu nennen vielleicht, ja. Und da muss auch ein Trainer hin, der irgendwo, um auch mal wieder diese Schubertsche Strahlkraft anzusprechen, da muss ein Trainer mit Strahlkraft hin. Da musst du aber auch wieder vorsichtig sein, weil mit diversen Verpflichtungen schürst du Hoffnungen. Und wenn du aber Favre oder sowas? Nee, das aus meiner Sicht kannst du das nicht bringen, weil du, weil sofort das Umfeld davon ausgehen würde, wir greifen in Sachen Euroleague an oder sowas. Das denke ich schon. Ja, aber was anderes wollen die doch auch nicht. Ich glaube nicht, dass die auf Teufel komm raus im ersten Jahr international dabei sein wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie nichts dagegen hätten, aber ich denke mal, die wollen diesen Verein so behutsam es geht aufbauen. Also das deutet darauf hin, dass sie wirklich sagen, wir setzen auf die Jugend. Das ist ja auch das Prinzip dieses Vereins. Wir kaufen keine Spieler, die älter sind als 25 oder so. Das deutet ja darauf hin, dass sie den Verein wirklich langsam entwickeln wollen, aber natürlich auch zielstrebig. So, jetzt gibt's natürlich die Möglichkeit, natürlich, ich hole mir so einen Favre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zusammenpasst. Das ist kein Verein, kein Trainer, auf den du dich verlassen kannst. Das wissen mittlerweile, glaube ich, auch alle in Gladbach und in Berlin allemal. Und ich, weißt du, du musst halt die Konstellation sehen, Rangnick und Favre. Also das stelle ich mir schwierig vor. Du brauchst hier, glaube ich, einen Trainer, der natürlich mit jungen Fußballern sehr gut umgehen kann, der gleichzeitig sich auch so ein bisschen unterordnen kann im Verein, ja, also damit meine ich nicht unterwerfig ist, sondern ein Magath wäre zum Beispiel auch der falsche Mann, ja. Ja, also, das auf jeden Fall, ja. Ja, du brauchst einfach einen sehr guten Fachmann und da finde ich, ist der Hasenhüttl, sagen wir, nicht der dümmste, auch der hier von Augsburg wäre auch eine interessante. Der Weinziel, da wollte ich gleich auch nochmal mit euch drüber sprechen. Ja, das wäre auch eine interessante Option für Leipzig, so einen zu holen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da versucht, jemanden mit Erstliga-Erfahrung zu verpflichten. Ja, vielleicht auch den von Darmstadt. Also hier Schuster. Schuster ist vielleicht auch ein Kandidat, aber das ist halt ja schwierig, diese Trainer jetzt wegzuholen, nachdem sie eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben mit ihren Vereinen in der ersten Liga. Das sind halt Trainer, die aus meiner Sicht den Eindruck machen, dass sie wirklich mit ganzem Herzen bei ihrem Verein sind. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die jetzt einfach nach Leipzig gehen und damit sich dann auch diese Mütze aufsetzen, dass sie sich haben kaufen lassen. Weil das wäre ja automatisch so. Wollen wir kurz zu Weinziel hüpfen? Ja, mach mal. Habt ihr dieses Post-Match-Interview von einem Sky-Typen gesehen mit André Breitenreiter? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Bayern 3-0 gewonnen gegen Schalke. Schalke, also ein bisschen, kann man sagen, in der Krise, oder? Siebter ist Krise. Auf Schalke. Ja. Ja. Nicht? Doch. Finde ich schon. Sie sind immer in der Krise, wenn sie nicht, sag ich mal, jetzt 3-4 Spiele am Stück gewonnen haben. Das ist ja normal da. Also das. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Aber ich finde, Platz 4 ist Pflicht für Schalke. Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich denke mal, zu Beginn der Saison gebe ich dir da recht, aber wenn man jetzt so sieht, wie die Saison gelaufen ist, die hatten ja schon irgendwie so eine Achterbahnfahrt hinter sich jetzt. Und ich denke mal, die werden versuchen, jetzt irgendwie noch da in die Euroleague zu kommen. Da kann ja Platz 7 sogar schon reichen. Und dann sind die erstmal zufrieden, sage ich mal. Aber ich gebe dir natürlich recht, also dass der Hertha momentan auf Platz 4 steht, das wird so ein André Breitenreiter mit Sicherheit wurmen. Ja, absolut. Jetzt gab's ein Interview, ich weiß leider den Namen von dem Sky-Kommentator und Moderator nicht mehr. Und es war für mich das unverschämteste Interview, das ich in dieser Saison wirklich gesehen habe. Es war so kolossal unverschämt. André Breitenreiter hat noch Vertrag bis 2017, ne? Das ist erstmal so. Ja. Ich glaube, wir alle drei können uns vorstellen, dass der Herr Weinziel, mit dem es ja da wohl schon Gespräche geben soll, zwischen dem Mainzer, der ja jetzt in der kommenden Saison Schalke übernehmen wird. Wie heißt er denn noch? Heidel! Dass der mit dem Weinziel schon schnackt und der der Interviewer von Sky hat original zu André Breitenreiter gesagt, wie er sich die letzten 5 Spiele noch verhält. Denn nächstes Jahr ist ja Weinziel-Trainer. Das ist Provokation. Das ist mir schon klar, absolut. Aber das ist hundertprozentig Provokation auf jeden Fall. Aber kannst du denn so eine Aussage bringen? Dann hat der Breitenreiter... Ja, als Presse ist. Aber das ist schon krass. Da hat der Breitenreiter gesagt, ja, stimmt, ich habe noch 5 Spiele und die nächste Saison Vertrag. Beim FC Schalke 04, würde ich mir auch denken, ja klar, auf jeden Fall legit antworten so. Und dann hat der Typ von Sky gesagt, ja, haben Sie noch nichts davon bekommen, dass Sie nur noch 5 Spiele Trainer beim FC Schalke sind? Also das geht nicht. Ja doch, das geht, weil es Provokation ist. Du hast doch auch in letzter Zeit vielleicht mitbekommen, wenn du dir manchmal die DPKs der verschiedenen Vereine anguckst, dass besonders André Breitenreiter sehr, sehr dünnhäutig in letzter Zeit reagiert. Ja. Was vorher nie seine Art war. Ja. Der war immer ein sehr cooler, lockerer Typ, der eher mit einem was weggelächelt hat, als dass er auf Provokationen eingegangen ist. Ja. Und in den letzten Wochen, dem Druck geschuldet, nenne ich es mal so, ist es so, dass er sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Und da versucht natürlich jeder Reporter von Sky oder von der Blödzeitung oder sonst was drauf loszugehen. Das ist doch ganz klar. Ja. Das ist die deutsche Presselandschaft heutzutage. Damit muss man klarkommen. Ich meine, er kann ihn ja anzeigen wegen Beleidigung oder sowas. Dann geht das nicht. Aber das gehört dazu. Dass auch in der Rheinischen Post zum Beispiel auch Schubert scharf kritisiert wird und so weiter. Das ist halt so. Nein, aber was ich so eine neue Ebene fand, ist, dass der Kommentator gesagt hat, ja, aber haben Sie davon doch gar nichts mitbekommen, dass Sie entlassen werden? So, erstens ist da noch keiner entlassen. Zweitens, was bildet sich dieser Sky-Typ ein, dass er anscheinend irgendwie besser informiert ist oder so oder dem Breitenreiter unterstellt, blöd zu sein, nicht zu wissen, dass er entlassen wird? Alles Provokation. Ja, natürlich, aber ich finde das unverschämt. Breitenreiter wäre vielleicht dann auch ein interessanter Kandidat für Leipzig wiederum, weil der würde so in das Profil, das ich gerade aufgezeigt habe, würde da eigentlich ganz gut reinpassen. Aber ist der Breitenreiter nicht jetzt verbrannt? Nö. Nee, der ist Trainer auf Schalke, das ist nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe, da den Verein zu übernehmen. Also es ist halt ein Verein, der prinzipiell erstmal einen eigentlich vernünftigen Kader hat, aber da fehlt irgendwie so die Struktur schon immer irgendwie in der Mannschaft, finde ich. Da sind so nicht die Spieler dabei, die man jetzt herausstellt als die Achse an und für sich. Ja? Also da fehlt für mich irgendwie so Spieler wie so ein, ich sage jetzt bei Bayern mal Alonso, auch wenn der schlechter ist, aber wenn der auf dem Platz steht, dann weißt du, wer es sagen hat. So, würde ich schon mal sagen. Dann ist das Mittelfeld, wird von ihm geleitet. Und bei Schalke, da überlege ich jetzt gerade, ist das dann der Geis oder was, der da einen Ton angeht? Ich glaube, du Geis. Ja, das ist ein guter Spieler, aber das ist doch dann schon der Taktgeber da bei denen. Ja, das ist der Taktgeber, aber ist halt auch nur ein guter Spieler. Alonso ist ein guter Spieler und aber auch von der Reputation her, dem machst du nichts vor. Das meine ich. Also da fehlt immer so, die Qualität, die kann man der Mannschaft ja eigentlich gar nicht absprechen. Also es sind genügend Spieler dabei, die ich gerne in meinem Verein hätte. Aber auch der Huntelaar, ja, so mit, ist wahrscheinlich der beste Spieler, den sie im Kader haben. Auch der wirkt aber für mich nicht. Ja, der Sané, oder? Ja, okay, ja, aber so von der, ja, wahrscheinlich aktuell, da gebe ich dir recht, aber so von der Erfahrung auch ist dann der Huntelaar wahrscheinlich zu nennen. Aber der wirkt für mich halt auch nicht so wie der klassische Leader. Also das irgendwie fehlt mir da was. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man es da einfach auch schwer als Trainer. Und es ist ja so, wenn die zwei Spiele nacheinander verlieren, geht's ja sofort los da oben. Oder wie man das nennen soll. Also Schalke ist ja schon ein Pulverfass. War es schon immer, weiß man auch, wenn man da hingeht als Trainer. Aber ich würde nicht sagen, dass der Breitenreiter verbrannt ist, nur weil er jetzt auf Schalke nicht die Champions League erreicht hat. Ich denke mal, dass der wieder Fuß fassen wird, auch in einem anderen Verein, sollte er wechseln müssen. Ich lese gerade auf sport1.de, da läuft nämlich gerade der Doppelpass, da ist der Hasenhüttl zu Gast und der spricht wohl von Abschied. Ja, das ist halt immer schwierig, wenn man es nicht selber sieht. Also das ist halt, wie der Pocho gerade sagt, die schreiben halt irgendwas und da kann man dann viel reindichten, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Jetzt gesehen haben. Ja, na, sicherlich, aber er spricht halt von Abschied und das wäre schon ein Kandidat für Leipzig, oder? Ja, ich denke mal schon, klar. Also ich meine, für ihn wäre es ja auch eine Riesenmöglichkeit, seine Fähigkeiten mit einem ordentlichen Budget unter Beweis zu stellen. Also ich kann das schon verstehen, wenn da ein Trainer hin möchte und die jungen, wirklich jungen Spieler da übernehmen möchte. Das ist schon, ich finde das schon legitim, als Trainer darüber nachzudenken, diesem Projekt beizuwohnen, um es mal wieder so aufzugreifen, das Thema Projekt. Ja. Gab es sonst noch was an diesem Spieltag, was weltbewegend war? Einiges. Allein, wie eng das jetzt wieder im Abstiegskampf ist, finde ich wirklich spektakulär, wenn heute Köln... Ja, mit den Bremern, ja. Nicht nur Bremen, sondern wenn auch die Kölner jetzt heute nicht gewinnen und Hamburg, dann hast du halt bis Platz 11. Eigentlich, also ich nehme sogar noch Darmstadt mit dazu, weil die zu Hause immer so ein bisschen die Probleme haben. Und ich glaube, die haben jetzt noch ein paar Heimspiele, mehr als Auswärtsspiele, habe ich das richtig abgespeichert? Unter anderem gegen Gladbach am letzten Spieltag, ja. Ich gucke gerade, es ist genau 50-50, also sie spielen jetzt auswärts gegen Köln, das ist eigentlich dann schon wieder richtungsweisend für Darmstadt, wenn sie das verlieren, rutschen die auch mit unten rein, dann gegen Frankfurt, ja, auch wieder wichtiges Spiel und dann Hertha und Gladbach, also zwei schwere Spiele, also kann man Darmstadt, denke ich mal, auch noch mit dazu zählen, dann hast du also von Platz 16 bis Platz 10 sechs Vereine, die da um den Relegationsplatz kämpfen. Und Frankfurt muss man ja auch noch mal so ein bisschen auf der Rechnung haben, sage ich mal. Das sind ja nur in Anführungsstriche 4 Punkte bis zum Relegationsplatz. Also das finde ich schon ziemlich geil, was da im Abstiegskampf abgeht. Die Frage ist natürlich, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Es wird sich jetzt, denke ich mal, in den nächsten 2 Spieltagen so rauskristallisieren, dass du nur noch 3-4 Vereine hast. Die Frage ist aber natürlich, da gebe ich dir recht, Ricky, wer werden diese 3-4 Vereine sein? Ne? Ich will jetzt doch mal diese Tippscheiße hier machen, weil mich das wirklich interessiert, wie da die genauen wie geht denn das hier bei Kicker, dass man das tippen kann? Dass ihr nicht so gut tippen könnt, sieht man auch an unserem Tippspiel. Ich habe schon wieder vergessen, Spieltag zu tippen. Es ist schon 2 Spieltage. Ja, das machst du nur aus dem Grund, weil du hinter uns stehst und einfach keinen Bock mehr hast. Nein, das ist totaler Quatsch. Nein, Alter, du hast sonst nie vergessen, den Spieltag zu tippen. Hör doch auf. Nee, das ist totaler Quatsch. Habe ich vergessen. Und Quatsch, da würde ich es ja sagen. Also Dortmund spielt heute noch gegen Hamburg. Da würde ich mal sagen, das wird ein schweres Spiel für Dortmund. Ich würde dennoch denken, dass er das gewinnen gegen Hamburg, oder? 2-1, was sagt ihr? Er spielt gegen wen? Dortmund heute gegen Hamburg. Ja, 2-0. Ja, ich habe jetzt mal 2-1 hier reingehackt. Boccio? 3-1. Ja, dann Mainz gegen Köln. Das ist auch ein interessantes Spiel, weil Köln ja dann auch mit unten reinrutschen kann. Mainz gut drauf, wa? Köln schießt keine Tore und Mainz ist gut drauf. Muss man fast für... Unentschieden, 1-1. 1-1. Chris, stimmst du zu? Ja, diese Tipperei finde ich immer unsäglich. Mach mal, Pocho tippt, das ist eine Tippmaschine, der tippt mal für mich mit. Naja, gut, dann. Also wird auf jeden Fall spannend da unten drin. Ja, absolut. Champions League. Habt ihr gesehen, wa? So wird das nix. Oh! Nee, so wird das nix. Also. Ich meine, ist natürlich ein geiles Spiel jetzt. Ich freue mich wieder endlich Diego Simeone. Absolut. Ich würde mich diebisch freuen, wenn der Diego Simeone die Champions League gewinnt. Was passiert dann bloß? Erhängt er sich auf dem Spielfeld? Nee, der nimmt sich erstmal die ganzen anderen Trainer vor und schießt ihm im MG ab. Nein, jetzt mal im Ernst. Das wäre schön. Jetzt mal im Ernst. Ich denke, dass das Los Atletico Madrid für Bayern München sicher ein sehr schwieriges ist. Allerdings sehe ich das nicht so schwarz, wie du jetzt direkt sagst, ja. Das wird nichts und so weiter. Man kann als Bayern München Atletico Madrid schon sogar 2-mal schlagen, meiner Meinung nach. Natürlich. Aber ich bin natürlich geil auf diesen Trainer und freue mich, dass der wieder weit gekommen ist und jetzt mal wieder gegen eine deutsche Mannschaft spielt. Also, den würde ich so gerne in der Bundesliga sehen. Diego Simeone, oder wäre das geil? Bei Gladbach? Oder Leipzig? Ricky, Leipzig, Diego Simeone? Ja, ich glaube, er kann kein Deutsch. Muss er doch gar nicht können, der muss nur sechseln können. Das lernt er schnell. Diego Simeone bei Red Bull Leipzig. Ja, ich stelle mir auch gerade Diego Simeone vor, wie er sagt: Nu, der Film rubbelt ja ganz von der Nähne rüber. Ja. Und er trinkt dann demonstrativ Monster auf dem Spielfeldrand. Oh ja. Das macht er. Aber Diego Simeone für mich der größte Trainer überhaupt. Ja, optisch gesehen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn irgendeiner seiner Spieler, wenn Gabi oder Kurke irgendwen eine Blutgrätsche par excellence verpasst, ist ja immer sein Spieler völlig schuldlos. Es ist immer der Gegner schuld. Steht der Gegner? Ja, steht ja, er lebt ja noch. Diego Simeone steht dann immer am Spielfeld dran. Ey, was? Nix gemacht, Alter. Das ist so schön. Ich finde dieses verruchte, verlogene finde ich so geil. Ich finde den Typen phänomenal. Das ist Fußball, wirklich. Das ist Fußballunterhaltung. Ja. Aber ansonsten Champions League, jetzt mal darauf zurückzukommen, auf das Halbfinale jetzt. Ja. Du musst eigentlich natürlich wieder im Finale, musst dabei rausspringen zwischen Bayern und Real Madrid. Ob ich das unbedingt sehen muss? Ich glaube, es wird das Madrider Stadtfinale. Mal wieder. Mal wieder, stimmt. Ja, da hat Real den La Decima geholt, ne? Ja. Ja, stimmt, mal wieder. Krass. Ja, ich glaube, es wird so kommen, weil die Bayern... Ist das wieder ein Understatement oder siehst du wirklich Atletico Madrid als stärker als Bayern? Nein, ich sehe vom Material sehe ich Atletico Madrid deutlich schwächer als die Bayern. Mhm. Aber die Bayern spielen in der Champions League jetzt gegen Juve, haben ja Ricky und ich auch diese magische kommentiert. Das war ja phänomenal, aber so weit darf es eigentlich nicht kommen. Ne? Du hast 60 Minuten im Hinspiel, Juventus Turin dominiert, vorgeführt, möchte ich fast schon sagen. Also echt ohne Scheiße. Am Nasenring durch die Manege gezogen, möchte ich da jetzt fast schon sagen. Was dann mit der Mannschaft passiert ist, keine Ahnung, ist er dann 2-2 ausgegangen. Danach diese weirde Nacht, das 4-2, völlig unfassbar, dieses Spiel. Und jetzt die zwei Spiele gegen Lissabon, gegen ja gut, Wolfsburg ist eventuell noch aus dem Viertelfinale die schwächere Mannschaft gewesen. Die zweitschwächste Mannschaft, die dann noch im Köcher war, so mit Ach und Krach, numerell, sage ich jetzt mal, 1-0 und 2-2, da weiterzukommen. Das ist irgendwie, in der Champions League ist das momentan nichts und da hoffe ich wirklich auf Carlo Ancelotti, der ja in diesen großen Champions League Nächten immer Großes abgeliefert hat, auch mit Real den Pokal geholt. Natürlich Barcelona mit Guardiola oder wie Lothar Matthäus sagt, Guardiola mit Barcelona natürlich auch die Champions League gewonnen hat, aber irgendwie soll es nicht sein. Guardiola und der FC Bayern München in der Champions League, das soll irgendwie nicht sein. Und das ist auch völlig okay. Wir sind wieder im Halbfinale zum 5. Mal hintereinander. Ist schon eine sportliche Leistung, wie ich finde. Ja, oder? Ja, klar. Keine Frage. Jeder, sowohl Ricky als auch ich. Ich verstehe aber nicht, warum du immer gleich sagst. Das soll einfach nicht sein, das klappt nicht und so. Also wenn man es jetzt mal einfach betrachtet, die beiden Mannschaften gegeneinander, ist Bayern München der Favorit. Genau, das wollte ich jetzt so sagen. Ja, mag sein, ist mir aber egal. Was Atletico gegen die beste Mannschaft Europas wohl momentan da abgeliefert hat, in der Champions League, damit meine ich nicht die Liga oder Copa del Rey oder sonst irgendwas, sondern in der Champions League, in diesem speziellen Wettbewerb, scheint Atletico irgendwie mit ihrem galligen Trainer, mit ihrem kompakten Fußball, den sie spielen, die lassen sich ja nicht locken. Das ist den Scheiß egal. Inländische Duelle sind aber immer... Also das kannst du nicht so richtig als Gradmesser nehmen aus meiner Sicht, wenn zwei Vereine aus derselben Liga aufeinandertreffen. Also ich glaube auch, dass es für Bayern in einem Halbfinale gegen Wolfsburg schwerer wäre, weiterzukommen, als vielleicht gegen Madrid, weil die das sind für mich Duelle, die können immer mal so und mal so ausgehen und gleichzeitig fehlt dann auch nur mein Gefühl als Zuschauer, so der letzte große Kick, so weil's was Besonderes ist, weil du triffst hier auf einen ganz großen Club, sondern du triffst hier auf einen Verein, der dich eigentlich die ganze Zeit umgibt, den siehst du mehrere Male jedes Wochenende, du spielst, wenn du jetzt Pech hast, im Pokal dann auch noch gegeneinander, 3-4 Mal in der Saison gegen den Verein. Ich möchte die Leistung von Madrid nicht kleinreden, aber ich glaube, dass es also nicht ganz so aussagekräftig ist, ja, wie wenn jetzt Madrid oder wenn jetzt Barcelona gegen fällt mir kein anderer, Man City rausgeflogen wäre zum Beispiel. Mhm. Weil jetzt auf einmal heißt es, ja Mensch, was die gespielt haben für ein Wahnsinnsspiel. Aber ich erinnere da mal ans Achtelfinale, wo sie sich damit hängen und würgen dagegen die, gegen die Holländer durchgesetzt haben, gegen Eindhoven. Das war nämlich nur wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, was sie da gezeigt haben. Und wenn man das einfach mal so heranzieht, ist für mich Bayern München hier leichter Favorit und aus meiner Sicht, natürlich kann man immer sagen, ja, das schaffen die nicht, aber ich verstehe dieses Understatement überhaupt nicht, das wird nichts, können wir gleich vergessen, das klingt fast so, als ob Bayern München, gegen eine Mischung aus Barcelona und Real Madrid auflaufen würde. Ich würde niemals sagen, das können wir gleich vergessen, würde ich nicht mal gegen Barcelona und Real Madrid, wenn sie ihre Mannschaften mixen gegen Bayern spielen, würde ich das nicht mal sagen. Ja, du hast doch gerade eben schon gesagt, dass das nichts wird mit Guardiola in der Champions League. Nee, habe ich nämlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass mit Bayern und Guardiola in der Champions League, das hat nicht sollen sein irgendwie. Das passt irgendwie nicht so richtig. Kommt aufs selbe drauf raus. Nee, ich würde niemals sagen, dass wir da, brauchen wir gar nicht antreten, da brauchen wir gar nicht machen. Also würde ich gegen keine Weltauswahl, würde ich die Augen verschließen mit diesem Verein, mit dem FC Bayern München. Aber ich glaube schon, dass Atletico in dieser besonderen Atmosphäre und mit diesem unangenehmen Fußball und mit diesem möglicherweise geilsten Trainer ever an der Seitenlinie, das wird brutal schwer. Wir haben natürlich das große, große Glück, dass wir erst in Madrid spielen und dann in München. Glaubt ihr, das ist ein Vorteil? Ich glaube nämlich schon in diesem Fall. Ja, hundertprozentig ist das ein Vorteil. Ne? Also ich möchte nicht im Rückspiel, wenn ich in München, sei man wirklich nur 1-0 oder 2-1 gewinnen würde, Bayern München jetzt, möchte ich da nicht im Rückspiel da in diesem Kessel auflaufen müssen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nur auch hier muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht so sagt, gut, wenn wir 2-1 verlieren, ja, ist es okay, wir haben ein Auswärtstor geschossen, das kriegt man schon zu Hause hin. Das kann auch eine gefährliche Konstellation sein. Also dass es kein Fallobst ist, darüber braucht man nicht reden. Das ist eine prima Mannschaft, Atletico Madrid. Und es wird auf jeden Fall schwer für die Bayern, aber leichter als wie zum Beispiel gegen Real Madrid aus meiner Sicht. Also das würde ich schwerer finden, da jetzt Real Madrid im Halbfinale vor die Brust zu bekommen. Ja, da habe ich natürlich immer diesen Bestia Negra-Mythos, den ich immer ganz gerne ranziehe. Ne? Ja, natürlich das als Ancelotti gegen Guardiola gespielt hat, da in der Champions League vor 2 Jahren oder wann das war und wir 4-0 verloren haben oder was das war, 4-1. Oder? Ja, natürlich ein schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich gegen Real, ich weiß, es sind so magische Nächte, das ist für mich immer komplett 50-50. Gegen Atletico würde ich auch sagen, ist 50-50. Einige würden natürlich sagen, es ist eher 60-40 für Bayern, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall 50-50. Aber Real ist für mich, was sie da auch gegen Wolfsburg gespielt haben, auch das 3-0 da im Santiago Bernabeu, das war jetzt für mich nicht die letzte Offenbarung dieses Fußballsports. Also gefühlt hätte ich eher Real gewollt, aber natürlich geliebt hätte ich es, gegen Man City zu spielen, allein wegen dieser Story da um Guardiola, Entschuldigung. Und ich glaube auch, dass Man City die von den letzten 4 Mannschaften, die da jetzt noch drin sind, die schwächste Mannschaft ist, wobei man natürlich da sagen muss, auch die können einen schlanken Pass spielen. Aber du hast ja die Champions League Saison so ein bisschen mitverfolgt, gehen wir von da. Ja, das kann man sagen. So, dann muss dir ja schon aufgefallen sein, dass Atletico jetzt die ganze Champions League Saison bis auf das Viertelfinale wirklich nicht so geglänzt hat. Also auch in ihrer Gruppe da irgendwie gegen Benfica verloren und gegen diese Gurkentruppe da unentschieden gespielt. Wer war denn das nochmal? Warte mal, das finde ich jetzt so schnell nicht. Auf jeden Fall haben die sich nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert bislang. Also das, aber der Ist-Stand ist ja wichtig. Einerseits ist der Ist-Stand wichtig, aber für mich, das ist ja das, was ich angesprochen habe gleich zu Beginn, ist das nicht so sehr verwertbar wie die restlichen Leistungen in der Champions League, weil das so ein inländisches Duell war und das einfach aus meiner Sicht anders zu werten ist. Also irgendwann gab es mal inländisches Duell in der Champions League zwischen Bayern und Kaiserslautern. Kannst du dich daran noch erinnern, wo Bayern Kaiserslautern so platt gemacht hat? Ende der 90er? Ja, ja, das war in den 90ern. Ja. Und dann hatte man auch so auf einmal geliebäugelt, dass die Bayern jetzt hier der große Champions-League-Favorit sind. Irgendwie ist mir da was im Hinterkopf. Das muss ja das Jahr gewesen sein, nachdem Lautern aufgestiegen ist, Meister geworden ist und dann Champions League. Das muss so um 7, 8, 6... sowas. Ja, auf jeden Fall sind sie dann nicht in der nächsten Runde gleich wieder ausgeschieden. Also da war ich war irgendwas. Das fiel mir dann gleich ein, als auch diese Diskussion ja in der Presse losging mit das ist ein schweres Los, das schwerste Los vielleicht sogar für die Bayern von den anderen von den verbliebenen 3 Mit-Konkurrenten um Champions League Titel. Ja, ich persönlich sag, das ist das zweitschwerste Los. Real ist vermutlich eine Nummer härter und Man City, würde ich dir zustimmen, ist die schwächste Mannschaft, aber weißt du, wenn dann, wie hast du gesehen gegen Benfica, weißt du, da denkst du auch so, ja, das muss ja eigentlich locker zu gewinnen sein und dann tun sie sich da so schwer. Ja, das ist auf jeden Fall ein Verein, der deine Sinne schärfen wird, Atletico Madrid, und wenn sie den besiegen, können sie mit wirklich stolz geschwellter Brust ins Finale gehen und dann da Man City oder Real Madrid wegkloppen? Ich glaube, es wird schon Real Madrid, oder? Würde ich jetzt auch tippen, ja. Bayern-Real im Finale wäre natürlich, ja, also würdiges Finale, könnte man, glaube ich, da schon das Prädikat hintersetzen. Aber noch eine Personalie, die jetzt so ein bisschen auf Touren kommt, und ich mochte ihn ja schon in Turin, der Krieger Arturo Vidal, kommt er jetzt gerade. Ich habe mir gedacht, das Erste, als ich die Auslosung, die ich natürlich live gesehen habe, das ist natürlich völlig klar, ging ungefähr 2 Minuten. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil ich habe das jetzt rausgefunden, wie das war mit dem Spiel, von dem ich geredet habe, Bayern gegen Kaiserslautern. Da hat Bayern im Viertelfinale Lautern mit 4-0 und 3-0 rausgeschickt aus die Champions League. Ja. Und dann gab es diese krassen Spiele gegen Kiew, wo sie 3-3 gespielt haben und das Hinspiel haben sie, glaube ich, war andersrum. Das Dynamo. Ja, Kiew. Genau. Das Hinspiel ging 3-3 aus und dann ging es ganz, ganz lange, bis Bayern endlich das 1-0 in Kiew geschossen hat. Und dann kam es zu dem legendären Champions League-Finale gegen Manchester United. So war es. Da war es 99. Das war 99, ganz genau. Ja. Wie ich jetzt auf die Idee kam, dass Bayern dann direkt danach ausgeschieden ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht war das damals vielleicht so häufig Thema, dass ich das deswegen irgendwie bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat. Du wolltest einfach nur noch mal die schwärzeste Nacht, seitdem ich Fußballfan bin, noch mal ins Leben rufen. Ja, Gab nie vorher oder nachher gab es nie einen Moment, in dem ich mehr fix und fertig war als nach dieser Nacht. Kann man vielleicht auch ein bisschen als Außenstehender ein bisschen verstehen. Dass man da eigentlich im Prinzip schon die Sektflasche mit 12 oder wie alt ich da war geöffnet hat, aber dann könnte man den Korken auch wieder reinstecken. Ne? Ja, immerhin hast du sowas mal erleben dürfen, Champions League Finale. Ja, eben. Ja, natürlich. Ey, wenigstens mal einmal Champions League Finale Luft schnuppern. Das, aber ich suche mir irgendwann auch einen Verein, der das immer mit links macht. Genau, und deswegen habe ich mir den Verein ja ausgesucht mit 5. Ja, das würde ich jetzt natürlich auch sagen mit 30. Naja, aber es gibt Bilder leider, wo ich mit 5 im Fußballverein war und ich das gute Opel, Photoshop, Trikot. Alles wahrscheinlich noch Commodoras wahrscheinlich noch angehabt. Ne? Nee, Commodore, wollte ich nämlich auch gerade sagen, war es Commodore, nee, war Opel. War ein Opel Simca, war nämlich da. Und dann noch hier so. Ja, mach doch Dienstag mal ein Bild, dann hau das doch mal auf Twitter raus, am TBT. Am TBT? Ja, am Throwback Thursday. Boah. Meine Güte, Social Media Pocho has spoken. Yeah, that's right, man. Aber was meint ihr? Arturo Vidal, jetzt im Kriegermodus endlich angekommen. Und ich habe euch das ja schon gesagt, vor Monaten, nach dieser relativ durchwachsenen Vorrunde, nee, wie heißt das, Hinrunde, nachdem er ja auch die Copa America gespielt hat und auch gewonnen hat, ne, war es relativ schwer für ihn in Fahrt zu kommen, weil er viel gespielt hat, mit Turin auch in Champions League Finale gekommen ist. War doch so, ne? Ja. Jetzt ist er richtig auf Betriebstemperatur und jetzt geht es auch noch gegen die Mannschaft, wo es wahrscheinlich das hitzigste Duell werden wird. Könnte das ein Faktor sein? Arturo Vidal, seine beiden gelben Karten wurden ja jetzt auch gelöscht. Nach dem Viertelfinale werden ja die gelben Karten resettet, was ich eine ganz geilen Modus finde. Was meint ihr, Pocho, was meinst du? Vidal, könnte das ein Key-Factor sein, als galliger, giftiger Krieger gegen diese Mannschaft zu gehen? Du setzt natürlich da einen gegen 11 von dieser Art vielleicht auch an jetzt. Ja, gerade, ne? Ja. Weil du musst ja so sehen, dass die Spieler, die von Atletico Madrid in dieses Spiel reingehen werden, besonders zu Hause, auf gar keinen Fall verlieren wollen gegen den FC Bayern München. Ich sehe es als meiner Meinung nach, ich sehe Vidal immer noch, und das habe ich auch am Anfang bei der Verpflichtung gesagt, ich halte nicht so viel von dem Spieler. Ja. Sowohl sportlich als auch so, wie er so drauf ist und so weiter, halte ich nicht viel davon. Ich bin aber der Meinung, und da gebe ich dir recht, dass er in den letzten Wochen und vielleicht auch in den letzten Monaten sich stetig verbessert. Ja. Die Mannschaft an sich ist ja durch Rotation und so weiter oft ein bisschen verändert und so weiter, aber Vidal, da gebe ich dir recht, geht immer weiter nach oben, was die Formkurve angeht. Aber, und da bleibe ich bei, ich glaube eher, dass bei so einem Spiel gegen Atletico Madrid Spieler wie Douglas Costa und so eine wichtige Rolle spielen, weil die technisch gesehen den Unterschied zwischen den Kämpfern von Atletico Madrid und FC Bayern ausmachen können, weil so ein Techniker, der dann einfach sich mal da durchtankt und das Tor schießt, wichtiger ist als jemand, der im Mittelfeld gegebenenfalls, um einen Einwurf raufzuholen, einem das Bein bricht. Ja, Ricky, was meinst du? Fernando Torres gegen Arturo Vidal, das Duell schlechthin? Ich glaube eher, dass das mit Vidal irgendwie so, klar, er hat jetzt also in den letzten 4 Spielen 3-mal getroffen, aber ich glaube, daran müssen wir ihn auch nicht messen, oder? Nee, weil ich wollte mal kurz zurückkommen zum Stuttgart-Spiel letzte Woche. Ja. Da hat er sich danach ja wieder einiges anhören dürfen, wie er da zu Werke geht und so. Also das ist ein hervorragender Fußballer, der aber mit Sicherheit jetzt auch nicht über den grünen Klee gelobt gehört, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass so ein Spieler sehr, sehr wichtig ist gegen Atletico im Halbfinale, wenn du da so eine Konstellation hast, dass es wirklich spitz auf Knopf steht, wirst du, glaube ich, schon so jemanden im Mittelfeld haben, der auch so eine Ausstrahlung hat und einfach auch mal dazwischen hauen kann, wie man es ja immer so schön sagt. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Marc von Bommel, der jetzt auch nicht der geilste Fußballer war bei Bayern, aber es war schon geil, wenn der auf dem Platz stand so und dann nochmal mit so einer Baumfellarbeit dafür Jens gesorgt Jeremies. Hat. Dass Jens Jeremies. War auch kein begnadeter Fußballer, aber wenn es sein musste, hat er mal die Axt rausgeholt. Ja. Und richtig hässlich war. Ich finde es jetzt ein bisschen despektierlich, dass man Jens Jeremies im gleichen Atemzug wie Marc von Bommel und Arturo Vidal nennt. Es war vielleicht auch nicht die beste Bayern-Zeit, obwohl der hat ja die Champions League gewonnen mit den Bayern. Hat er 2001. Er hat auch schwere Zeiten erlebt bei den Bayern. Was macht der jetzt eigentlich? Lebt der noch? Der ist irgendwie, das ist immer mit einem fetten Bauch, sehe ich den bei irgendwelchen Ostclubs rumgurken. Echt jetzt? Ja, der macht irgendwie, weiß nicht, ob der irgendwie Manager ist von irgendeinem Verein oder so, aber der ist da irgendwie immer, man sieht immer mal wieder ein Bild von, auf Twitter von ihm rumfliegen. Er hat so einen richtig fetten Kessel gekriegt und gibt sich da schön die Kante. Führt so ein richtig geiles Leben. Muss ich mal danach suchen. Nee, aber ja, also ich glaube schon, dass du froh sein kannst, so einen Vidal zu haben, aber das wird schwer zu sagen, aber vermutlich jetzt nicht der Grund sein, warum Bayern weiterkommt oder eben nicht. Also das ist einfach nur ein weiterer Puzzlestein, um weiterzukommen, klar. Aber ich, selbst wenn der ausfallen würde, würde ich jetzt nicht sagen, die schaffen das nicht. Ja, die holen nicht oder die kommen nicht ins Finale, das würde ich dann auch nicht sagen. Also er ist wichtig, aber nicht der wichtigste an und für sich. Jetzt habe ich hier gerade ein Jens Jeremies Foto bekommen. Aber sag mal, wie sieht denn der aus? Ja, yes. Genau, das habe ich auch neulich gesehen. Das ist geil. So finde ich. Ja, das kannst du in deinem Hipster-Umfeld dann natürlich nicht nachvollziehen, aber so leben normale Menschen. Ja, sehr schön. Ricky, ja. Das spricht auch. Ja, der denkt immer noch, beim Chris denkt er sofort, ah, das Bild wurde bestimmt im November aufgenommen, wegen Movember. Meine ganzen Freunde lassen sich immer einen Schnauzer im November fassen. Ja. Ja, und das ist halt da nicht so, Chris, bei uns. In unserer Welt fängt man an, mit 30 sich einen reinzulöten, regelmäßig und ab 0 Uhr ohne T-Shirt und Diskos rumzutanzen. Ja, schön. Aber das sind auch so VIP-Aufweisungen halt. Ja, nee, das ist da steht seine Adresse drauf, wenn er verloren geht. Ja. So. Das sieht aber aus wie von der PlayStation Experience, das Benzel. Das kann auch sein. Ja, kann gut sein, dass er da vorher noch, weiß ich nicht, im Graf Dracula-Kostüm beim Cosplay mitgemacht hat und sich jetzt freigemacht hat von allen Zwängen. Ai. Aber der hat doch das Shawn Michaels-Tattoo, oder? Oder dass er Shawn Michaels ist. Michaels. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der Heartbreak-Kid Jens Jeremies. HPK. HPK. HJK. HJK. Toll. Das war ein tolles Bild. Er ist ein toller Spieler gewesen. Ja, absolut. Und jetzt wahrscheinlich noch ein viel tollerer Mensch geworden. Ja, der ist jetzt, ich glaube, der hängt in Dresden da irgendwo rum. Ja, das sieht man ja auch am Tattoo. Warte mal. Was steht da? Der Name ist doch da eingraviert. Müsste doch, damit er auch nicht vergessen. Hier ist da gerade Ironie. Aber steht wahrscheinlich nicht auf seinem Arm. Ironie. Ja, ja, ein schönes Tattoo-Art ist nicht schreiben, Ironie. Ironie hat er geschrieben. Ironie. Dynamo Dresden, die Fußballsatiriker. Ja. Ist aufgestiegen. Ja. Was ich noch unbedingt ansprechen will, ist natürlich die Wahnsinnsnacht von Liverpool. Es war wirklich dieses Jahr mein schönstes Fußballerlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand's besser als Juve Bayern? Ja, ja, das fand ich viel geiler. Also das fand ich, also das war einfach unfassbar, weil das eine andere Stimmung ist als in München. Ja. Also es ist einfach so, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und die Vorzeichen waren halt noch krasser. Bei Bayern ging es ja immer nur so um ein Tor und bei Liverpool ging es ja lange Zeit um drei Tore. Also ja, das war ja noch unglaublicher und eigentlich ist Dortmund ja auch die deutlich bessere Mannschaft und hatte das immer im Griff und man musste davon ausgehen, dass Liverpool ausscheidet. Aber ich habe dann auf Twitter irgendwann mal so geschrieben, ich wünsche mir fast schon, dass das 3-3 fällt, nur wegen dieser Schlussphase. Dann fällt das auch noch. Und normal, ich bin bei so Champions League, Euro League Geschichte natürlich immer für deutsche Mannschaften. Aber ich habe mich gefreut, weil diese Mannschaft, diesen Willen, die diese Mannschaft da gezeigt hat und diese Kampfbereitschaft, das fand ich so beeindruckend, dass ich mich letzten Endes wirklich dann für Liverpool gefreut habe und hoffe, dass die auch jetzt irgendwie diese Euro League gewinnen, aber ich glaube fast nicht. Meinst du, Sevilla macht es? Ich denke, Sevilla wird das Ding holen, ja. Ist denn das dieser Wille von Liverpool und auch diese Art und Weise, sich zu präsentieren, ein Ergebnis vom Liverpooler? Angeblich ja. Also ich habe die Mannschaft, ich gucke ja keine... Nee, deiner Meinung nach. Ich frage da wirklich nach deiner Meinung. Die interessiert mich da. Du meinst jetzt von Klopp? Ja, ja, genau. Ja, so wie ich das mitbekommen habe schon. Ich habe nie Premier League verfolgt. Deswegen kann ich natürlich jetzt nicht vergleichen, wie sie ohne Klopp gespielt haben. Aber das, was man so hört, ist ja wirklich so, dass er dieser Mannschaft schon diesen Klopp-Wahnsinn eingeimpft hat. Da gab es ja auch schon mal dieses komische Spiel, dass sie da noch kurz vor Schluss gedreht haben, wo er die Brille zerschmettert hat, eine Spieler. Und man hat auch immer so das Gefühl, wenn der Klopp da an der Außenlinie da so rumhampelt, dass die Mannschaft, die kann fast gar nicht anders spielen. Der drischt denen mit der Eckfahne ein in die Fresse, wenn die nicht so Fußball spielen. Und dann sage ich, Ja, dieses Umfeld, auch in diesem Stadion, hat fast gar keine andere Spielweise zugelassen als so. Und auch dieser Ausgang, der wurde fast schon beschwört aus meiner Sicht. Das war fast wie so ein tantrischer Tanz, den die da verführt haben. Das musste in so einer Art Höhepunkt enden, wenn du verstehst, was ich meine mit tantrischen Tanz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen Doors-Fan, Ricky. Natürlich weiß ich, was ein tantrischer Tanz ist. Natürlich. Hast du Weinel jetzt geguckt? Nein, noch nicht. Oh. In dieser Nacht hat auf gar keinen Fall der FC Liverpool den BVB geschlagen, sondern die Anfield Road plus der Liverpooler Polar, wie auch immer der heißt, absolut. Spirit, absolut, hat den BVB geschlagen. Also aber nicht, führt dann nicht, weil die Liverpooler so eine Qualität auf die Piste gebracht haben, sondern weil es so war, wie es war. Von richtig, der absolut. Die sind qualitativ nicht die Mannschaft, die man jetzt. Also wahrscheinlich bei 10 Duellen gewinnt Dortmund 8, würde ich mal sagen. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Aber diese Umstände führen halt dazu. Ich meine, Dortmund, man kann fast sagen, hat das Spiel ja eigentlich im Hinspiel verloren. Da haben sie nämlich richtig scheiße gespielt. Im Rückspiel haben sie eigentlich nicht so schlecht gespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du da aber so eine Führung aus der Hand gibst. Ja, aber das hat ja jeder Verein schon mal erlebt, dass es so eine Eigendynamik gibt. Ja. Und man verliert die Kontrolle auf einmal über ein Spiel, das man im Leben nicht verlieren oder unentschieden spielen darf. Aber bis zur 60. Minute hat Dortmund dieses Spiel wirklich ganz, ganz, ganz gut bestritten. Also richtig qualitativ, hochwertig, einfach einen tollen Fußball gespielt und dann kippt das Ding halt weg. Aber ich fand das Hinspiel, fand ich viel schwächer von Dortmund. Und da war ich enttäuschter als wie jetzt nach diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das 2:0 war doch wirklich Weltklasse, oder? Also was da Reus 3 Spieler hat stehen lassen und dann den Pass durch diese Schnittstelle da in der Abwehr gespielt und dann Aubameyang Weltklasse versenkt. Also das war wirklich schon Weltklasse, was sie gespielt haben. Dafür sind beide Spieler da, Chris. Ja. Übrigens. Dafür sind beide Spieler in ihrer Topform da. Dafür ist ein Marco Reus, das hat er in Gladbach schon gemacht. Genau solche Aktionen, die dazu führen, dass ein Stürmer nur noch treffen muss. Und wenn du dann natürlich einen Aubameyang spielen hast, der im Moment, naja, außer bei seinem Modegeschmack immer die richtige Wahl trifft, dann. Wobei man auch da sagen muss, also so diesen weißen. Da lasse ich überhaupt nicht mit mir reden. So eine, die Jacke, die er sich da von seiner Schwester geliehen hat, das musste wirklich nicht sein. Ich möchte Reus noch mal ganz kurz ansprechen, denn da fand ich, hat sich Tuchel vercoacht, als er den kurz vor Schluss rausgenommen hat. Ja, absolut. Das habe ich nämlich nicht nachvollziehen können. Er nimmt den Reus raus, schickt einen Ramos aufs Feld. Da habe ich so gesagt, ja, was soll denn der Ramos jetzt bringen? Setzt er jetzt hier auf den Konter oder was? Das ist ja für mich die einzige, selbst da würde ich immer noch einen Reus bevorzugen, weil der halt mit seinem Tempo und mit seinen 1:1-Qualitäten. Ja, selbst wenn der Reus nicht mehr konnte, musst du dann halt einen Spieler mit einer gewissen Marschfähigkeit fürs Mittelfeld reinbringen als den Ramos, der ja nun wirklich den Ball nicht halten kann, der nicht irgendwie für Entlastung sorgen kann mit irgendwelchen Sprints über die Außen. Das war für mich ein völliger Katastrophenwechsel. Und der Reus bündelt ja auch potenzielle Aufmerksamkeit. Also das ist einfach dass du ein anderes Gefühl hast, wenn so ein Reus da an der Mittellinie lauert oder am eigenen 16er, da stellt sich auch Liverpool ganz anders auf, sag ich mal, eine Standardsituation ein, ja, weil sie halt wissen, okay, wenn der Hummels das Ding jetzt hier rausköpft, dann müssen wir aufpassen, weil wenn der Reus in einer 1:1-Situation ist, dann wird er wahrscheinlich den Spieler ausspielen und hat da eine große Torchance. Also die Gefahr ist höher als wie bei so einem Ramos. Deswegen hätte ich den Reus auf den Platz gelassen und hätte versucht, dann halt mit einem anderen Wechsel vielleicht die Defensive zu stärken. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit dem, warum Sahin jetzt nicht reingekommen ist, weil der ja auch defensiv dann vielleicht nochmal hätte was machen können. Ja, der zum Beispiel, ja. Ja, wenn sie jetzt wirklich da versucht hätten, dieses Ding irgendwie hinten zuzuschnüren, was aber nicht möglich ist. Du hast ja gesehen, wie geil die Standards dann waren. Genau, der ja wahrscheinlich, also der Sahin, der hätte ja wahrscheinlich auch nochmal das extra Plus mitgebracht, das extra Plus an Griffigkeit, an Energie, weil er ja Liverpooler war. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich da so ein bisschen gewundert und habe auch gedacht, ja, hier hat sich Tuchel vielleicht, kann man im Nachhinein natürlich immer sagen, so ein bisschen vertan. Ich meine, wenn es jetzt dann dazu gekommen wäre, dass Dortmund das 4-3 da macht und der Ramos einen Konter versenkt hätte, dann hätten natürlich alle genau das Gegenteil gesagt. Aber als dieser Wechsel zustande kam, habe ich mir gedacht, das ist aber merkwürdig, dass er den da jetzt kurz vor Schluss rausnimmt, 5 Minuten vor Ende. Das hätte ich jetzt so nicht gemacht. Ist aber schade für uns Deutsche, muss man natürlich trotzdem nochmal sagen. Finde ich auch brutal schade, ja. Schönes Finale, Dortmund gegen Sevilla. Das war für mich das Finale. Ja, eigentlich Liverpool gegen Dortmund hätte ich mir gewünscht als Finale. Das war das Finale im Prinzip, ja. Ja, jetzt mal gucken, wie die Ukrainer sich da gegen Sevilla aus der Affäre stehen. Aber ich denke mal, das wird Sevilla schaffen, da ins Finale einzuziehen. Und ich sage mal so, Liverpool wieder mit dem Rückspiel zu Hause. Wenn es da ein ähnliches dramatisches Halbfinale gibt, wie jetzt das Viertelfinale, und die kommen weiter, dann kann es natürlich auch sein, dass das so eine Eigendynamik ergibt. Ja, weißt du? Also Liverpool habe ich natürlich schon noch auf dem Zettel, aber so von den vier Vereinen würde ich sagen, ist Sevilla hier wirklich ein Kandidat, der zum dritten Mal in Folge die Euroleague gewinnen kann. Echt ja, das alleine deswegen würde ich sagen, Sevilla sollte jetzt auch das Ding holen und nicht Liverpool. Doch. Ich gönne es auch. Ich gönne es alleine deswegen Liverpool, weil ich Klopp mit dem Ding sehen will. Ja, das wäre schon geil. Den Klopp da mit dem Potter, wie der da abgeht, das wäre einfach mal schön. Das aber dann nochmal eine weitergesponnene Frage. Wenn Klopp weiterhin so erfolgreich in Liverpool arbeitet und davon ist auszugehen, meiner Meinung nach, führt dann noch ein Weg im Sommer, nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei der EM ausgeschieden ist in der Vorrunde, an Klopp als Nationaltrainer vorbei? Naja, natürlich führt er dran vorbei, weil Klopp es nicht machen wird. Ist viel zu jung. Ist viel zu jung. Und der hat da seinen Heiligen Gral in Mannschaftsform gefunden. Also jetzt wird er ja im Sommer wird er ja auch das erste Mal seine Mannschaft neu aufstellen können. Er hat ja eine fertig. Stimmt, mit Chaka und so im Mittelfeld. Ne? Ja, eine fertig aufgestellte Mannschaft hat er übernommen, was immer schwierig ist natürlich. Und jetzt kann er im Sommer seine eigene Mannschaft designen. Ein paar Euros sind mit Sicherheit auch in der Kasse. Wenn sie die Euroleague gewinnen würden, noch ein bisschen mehr. Können Sie sich noch einen guten Ersatztorwart holen? Wollte ich gerade sagen, können Sie sich für die 12 Millionen, die man da kriegt, können Sie sich einen guten Greenkeeper nochmal kaufen. Aber Titi nach Liverpool. Titi nach Liverpool, das wär's. Als Jugendtorwart. Koordinator. Als Jugendkoordinator. Ja. Aber ich glaube, auf gar keinen Fall, bin mir auch sicher, dass die Deutschen in Frankreich, wobei man natürlich jetzt da auch sagen wollte, Deutschland, Turniermannschaft, da bin ich auch immer noch der Meinung, den Faktor musst du immer bedenken bei den Deutschen. Einfache Gruppe, ist schon möglich, sich da in also da kann man Rausch sich in so einen Rausch spielen. Ja, genau, da kann man sich in so einen Rausch spielen und dann kann man, wenn man dann im Achtelfinale oder was da noch ein relativ gutes Los bekommt, ist da immer der Titel drin, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Jürgen Klopp auf gar keinen Fall denn der nächste Bundestrainer wird. Ich würde es auch doof finden, an Klopps Stelle da so 9 Monate Liverpool mitzumachen, geile Stimmung zu erzeugen, dann die Möglichkeit zu bekommen, ja wirklich, ich sage jetzt mal nicht Geschichte zu schreiben, aber zumindest mal wieder zu beweisen, dass das in Dortmund nicht nur Zufall war, sondern dass er wirklich die Qualität hat, eine Mannschaft einfach groß werden zu lassen und diese Chance muss er eigentlich beim Schopfe packen und dann, ich sag mal so, Nationaltrainer der Posten wird ihn wahrscheinlich nicht davonrennen, das ist, außer er macht ja so einen Daumenfehler oder so, aber ich denk mal, dass der Klopp auf kurz oder lang irgendwann diesen Posten sowieso innehaben dürfte, also ja, viel interessanter ist natürlich, wer würde das machen, wenn der Löw dann das ist die wirklich große Frage. Scheitert, also das ist wirklich schwierig, da einen adäquaten Mann. Er geht nicht davon aus, jetzt mal im Ernst. Das war eben nicht nur so gemeint von mir. Nein, aber für mich macht es gar keinen Sinn. Es ist doch völlig unmöglich, dass Jürgen Klopp das jetzt macht. Er ist erstens noch mit 48 zu jung. Nein, okay. Mit dem Alter würde ich gar nicht heranführen, sondern. Ich meine an sich eigentlich nur das Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Vorrunde. Nee, das glaube ich nicht. Nein, auf keinen Fall, bei dieser Affengruppe. Also ich sage nicht nein, auf keinen Fall. Ich sage aber, ich glaube das nicht. Also da müssten sie sich wirklich unfassbar dämlich anstellen. Aber selbst wenn die da irgendwie einmal verlieren, also das ist jetzt wirklich nicht die sogenannte Todesgruppe, die einem da hätte drohen können. Also es ist alles im grünen Bereich, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, dass die es ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale schaffen. Denn man darf ja nicht vergessen, es sind ja noch ein paar andere Mannschaften mit dabei, die jetzt auch noch nicht mich so überzeugt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind gute Mannschaften dabei, aber wenn du die Italiener gesehen hast, auch die Engländer, die haben eine sehr junge Mannschaft, das ist für mich jetzt immer noch nicht so der Grund, wo ich sage, Deutschland kann da nicht mehr mithalten. Wir haben schon sehr gute Fußballer. Und wie Chris ja gesagt hat, wir haben es immer irgendwie drauf gehabt, bei Turnieren außer 2000 die Leistung abzurufen, die nötig ist, um zumindest so eine gewisse Zufriedenheit einzustellen bei uns. Und wir haben auch echt, also Leute, wir müssen wirklich mal sagen, diese Euro, ist ja wirklich auch gepickt mit asozialen Mannschaften. Tut mir wirklich leid, aber ja, da sind ja, also wenn du dann halt so siehst, Wales oder Albanien oder sowas, nichts gegen Albaner und gegen Waliser, aber das ist halt jetzt, sag ich mal, nicht die Creme de la Creme der Fußballwelt. Nordirland, also kommt, also da dürfen wir schon optimistisch sein. Ja, aber was erwartest du auch bei Turnieren, wenn sich das durchsetzt, wie unser neuer FIFA-Präsident sagt, wenn du dann auf einmal eine WM mit 40 Mannschaften spielst, da wirst du gegebenenfalls auch Andorra und sowas in der Gruppe. Können wir ja. Gewinn mal 12-0. Also, weißt du, gegen die Ukraine, das ist ein ekeliges erstes Spiel, ganz, ganz klar. Aber jetzt, wenn man sich mal anguckt, was die Ukrainer für eine Mannschaft da auf die Beine stellen, glaube ich nicht, dass wir da Angst haben müssen. Das kann halt sein, dass das so ein 1-0, 2-1, wir sind alle unzufrieden, aber haben das erste Spiel gewonnen, Ding wird. Und am nächsten, gegen wen spielen wir dann? Gegen Polen? Ich sag mal so, es kann natürlich dazu kommen, dass Deutschland das erste Spiel nur unentschieden spielt gegen die Ukraine. Das ist, weißt du, so einfach so ein für 2-0 und vergisst dann weiterzuspielen. Da hat ja Deutschland irgendwie ein Händchen für. Und man spielt dann 2-2, dann geht's gegen Polen. Das ist ein unangenehmer Gegner, den man zwar besiegen sollte, aber unangenehmer Gegner, wenn du dann wieder unentschieden spielst und dann gegen die Nordirren, musst du natürlich gewinnen. Aber selbst das traue ich der Mannschaft zu. Also 5 Punkte bist du weiter. Das wird nichts, Potschow, mit deinen Schwarzmalereien. Ja. Und selbst wenn... Und Hashtag selbst, Costa Rica. Ja, aber selbst wenn wir dann in der Vorrunde ausscheiden, kann ich mir sogar vorstellen, dass man aufgrund dessen, dass man keine Alternative hat, erstmal sagt, ach Jogi, mach doch noch ein bisschen. Ja. Wen willst du dann nehmen, mal ehrlich jetzt? Jürgen Kramny. Ja, wir lachen jetzt wahrscheinlich alle drüber. Aber der Ding hier könnte das machen. Ja, wie ist er nochmal? Ach, der Ex vom VfB, Alexander Zorniger. Ja, das wäre egal. Das wär's, da wäre ich dabei. Das wäre ich auch dabei. Muss ich übrigens nochmal ansprechen, ich bin wirklich so enttäuscht von diesen Pressekonferenzen beim VfB. Das so langweilig geworden. So, oder? Also dieser Gramny ist ja unfassbar unerträglich. Also das ist wirklich das. Oh, dieser Verein hat sich ja sowieso zu so einer emotionslosen Kiste entwickelt, so nach und nach. Also graumäusig ist er geworden, ne? Der VfB-Stück. Ja, und jetzt ist da auch noch so eine Schlaftablette am Mikrofon. Und auch die Pressevertreter da, die da von den verschiedenen Blättern sitzen, da denke ich mir so, dürfen die diverse Fragen nicht stellen, weil sie dann rausfliegen und beim nächsten Mal keine Akkreditierung bekommen? Weil so viele Sachen würden die mir jetzt durch den Kopf schießen. Ja, ich würde, die erste Frage, die ich den Trainer stellen würde, würde ich sagen, ja, wie erklären Sie sich den Leistungseinbruch von Didavi, der seitdem die Entscheidung trifft, nach und nach abbaut. Und jetzt, wo wir ihn brauchen würden, ist er so schwach wie selten zuvor, kann man fast schon sagen. Mhm. So, das ist für mich eine Frage, die ich einem Trainer stellen würde. Oder wie wollen Sie das auffangen, dass so ein Spieler fehlt, die lange verletzt? Das hat nicht einer eine Frage zugestellt, dass einer der wichtigsten Defensivspieler des VfB Stuttgarts für den Rest der Rückrunde ausfällt. Das sind, also da muss man wirklich mal fragen, was die sich da eigentlich denken, sich da hinzusetzen. Das brauchst du keine Pressevertreter mehr. Ja, der muss weg. Der Dutt und der Typ, tut mir leid, die müssen beide weg. Und ich habe übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, Chris, wir haben mal miteinander, ich weiß nicht, ich glaube, das war so ein Match gespielt auf der PlayStation für unseren YouTube-Kanal. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, dass man in Stuttgart, damals waren sie noch erfolgreich, so ein bisschen verklärt ist von den Ergebnissen. Weil im DFB-Pokalspiel gegen Dortmund, da haben sie für mich das gezeigt, was sie eigentlich leisten können, nämlich nicht viel. Ja. Und seitdem ging es dann auch bergab. Ich glaube, die haben so ein bisschen sich da durchgemogelt eine Zeit lang. Und die Ergebnisse gebracht, aber eigentlich nicht die Leistungen. Also das waren halt nie so Spiele, wo ich mir danach schon ausgemalt habe, Mensch, es kann eigentlich nur nach oben gehen. Sondern es war immer so, Mensch. Weißt du, ich habe beim VfB das Gefühl momentan, dass diese Scharade ein bisschen aufgeflogen ist, weißt du, wie dieser Typ bei Schulz und Böhmermann, der sich jahrelang als irgendwie Anästhesist oder irgendwie sowas da ausgegeben hat, was hat denn der nochmal gemacht? Psychologe oder so. Psychologe, genau, ja. Ja, genau, aber der irgendwie das gar nicht konnte. Genau. Aber lange als das gearbeitet hat. Und beim VfB habe ich jetzt das Gefühl, die haben lange sich als was ausgegeben, was sie gar nicht sind. Und das ist jetzt aufgeflogen und jetzt sind sie wieder da, wo sie höchstwahrscheinlich qualitativ hingehören. Und das ist Relegationsplatz. Absolut. Und vor allem finde ich das auch so, wenn sie immer über Kostic reden, was das für ein Weltklasse-Mann ist und so. Ich meine, also das, was ich in den letzten Spielen gesehen habe und auch schon davor, ist halt, wenn du Kostic auf der Außenbahn nur begleitest, hat der Probleme. Du musst einfach nur mitlaufen mit ihm. Also du brauchst, so wie es ja auch Augsburg gemacht hat, einen schnellen Rechtsverteidiger, der an ihm dranhängt. Und dann macht er nicht viel. Dann versucht er halt einen Freistoß rauszuholen. Natürlich gelingt ihm hier und da auch mal eine Aktion. Der kann schon kicken, der Junge, ist gar keine Frage. Aber das ist jetzt nicht der Ausnahmeflügelspieler, wie viele vielleicht tun. Und dann hast du sonst 0,0 Torgefahr beim VfB. Ja. Da gibt's einfach niemanden, der, weißt du, so aus dem Nichts mal einen raushaut. Vielleicht noch ein Didavi, aber das ist auch sehr, sehr eingeschränkt in letzter Zeit der Fall gewesen. Also ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass es äußerst knapp werden kann, also gerade so relegationsplatzmäßig. Und dann gibt's vielleicht das große Duell zweier Vereine, die mir ja am Herzen liegen. Red Bull gegen Stuttgart. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich denke mal, Leipzig und Freiburg sind durch. Aber Nürnberg könnte interessant werden. Kann ich mit dem Tobi zum Fußball gehen? Ja, die liegen mir natürlich wegen Tobi am Herzen. Ich würde den Nürnbergern schon gönnen, dass sie aufsteigen, aber dann nicht gegen Stuttgart in der Relegation. Das nicht. Ja, das wäre aber auch schlimm, ne? Wenn toll. Jetzt Stuttgart gegen Nürnberg in der Relegation spielen würde, da würden, glaube ich, in Stuttgart und Umgebung echt die Hütten brennt. Ich weiß gar nicht. Also ähnlich wie in Hannover habe ich manchmal das Gefühl, dass man hier. Also in Stuttgart ist man entweder unzufrieden, dass es nicht läuft, oder man ist unzufrieden, dass es läuft und man kann nicht unzufrieden sein. Also so wirkt das immer irgendwie in Stuttgart. So richtige Zufriedenheit stellt sich hier nie ein. Verstehst du, wie ich das meine? Also immer, ja, so richtig zufrieden ist man nie, weil da fehlt mir halt auch die Perspektive für diesen Verein und für die Mannschaft. Weißt du, wenn da halt, das, was wir ja auch vorhin kurz angesprochen haben, du siehst halt, dass die Spieler, die noch überhaupt irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen können, die werden sofort weggekauft. Ja, die kannst du nicht halten. Und dann kommt nichts nach. Der Verein hat irgendwie nicht mehr diese Strahlkraft, die er mal hatte. Das ist ja ein Wort, das du ganz gerne benutzt, aber ich glaube, das passt auch beim VfB. Ja, früher hat man sich schon so gedacht, wenn Stuttgart nach Dortmund kommt, dass das ein Spiel auf Augenhöhe ist oder auch gegen Gladbach mittlerweile. Muss man sagen, ist das anders. So ein bisschen. Ja. Naja. Gut. Haben wir es auch hinter uns gebracht, oder? Oder gibt es noch irgendwas? Von meiner Seite aus nicht. Hast du schon wieder gekifft, Pocho? Ja. ist richtig. Pocho muss sich gleich seinen Blowjob abholen. Ja, stimmt. Hätte ich das fast vergessen. Ricky muss gleich nochmal auf den Bock. Ich krieg auch von meinen Eltern noch was zu essen gebracht. Ich dachte gerade schon, jetzt habe ich gerade echt einen Schreck gekriegt. Ich krieg auch von meinen Eltern. Was? Ja. Ricky fährt gleich noch eine Runde bei Project Cars. Project Cars. Irgendwann, spielst du das wirklich hier, wenn du das immer so schreibst, spielst du das komplett ohne jegliche Hilfe, das Formel 1? Formel 1, ja. Also da stelle ich alle. Bist du so jemand, der das macht? Das ist cool, das habe ich auch mal gemacht. Nicht grundsätzlich, sondern ich gucke halt erstmal so, wenn ich alle Hilfsmittel, alle Assistenten eingeschalten habe, kannst ja nicht mehr fahren. Also das ist ja fürchterlich. Der bremst dich da ab und lenkt dir in irgendwelche Ecken rein, da drehe ich am Rad. So, und dann machst du halt immer mehr aus und ich komme mit F1 am besten zurecht, wenn ich komplett alleine fahren kann. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig dann auch. Also das ist, du brauchst wirklich diese 4 Stunden Training, um die Strecke einschätzen zu können. Das ist so brutal schwer und dann beim Rennen kacke ich trotzdem völlig ab. Weil ich mache auch vollen Schaden. Ich gucke gerne zu, also so ist es nicht. Weil gestern das so enttäuschend war, weil ich dann einen Dreher gemacht habe und die haben mich sofort disqualifiziert, als ich da, weiß ich nicht, für 3 Sekunden in die falsche Richtung gefahren bin. Nee, keine 3 Sekunden, für 2 Sekunden in die falsche Richtung gefahren bin. Dann habe ich heute Morgen die zweite Trainingssession erstmal ohne Twitch abgehalten, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren. Das hat dann auch besser geklappt. Und nachher fahre ich noch eine Stunde dritte Trainingssession und mittlerweile kann ich die Strecke jetzt dann doch ganz gut und hoffe, dass ich eine gute Leistung bringe. Aber es ist knüppelhart, vor allem im Rennen. Also das finde ich echt extrem schwer. Da kannst du halt nicht so einen Scheiß machen, deinen Gegner mal kurz so ein bisschen anschieben und rausschieben. Als Leitlinie nehmen, so als Leitplanke. Bist sofort raus. So und so ging es mir halt im ersten Rennen, dass ich glaube, 96 Runden Rückstand hatte oder so irgendwann. Also ich fahre da natürlich durch, war ja die komplette Distanz auch. Also das ist ja, das habe ich auch immer gemacht. Super. Und jetzt habe ich aber den heiligen Gral gefunden, wirklich mit Project Cars, das ist der Shit. Also so ein Spiel habe ich noch, ich habe schon viele Rennspiele ausprobiert, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Vom Sound her allein schon ist das ist unfassbar. Das ist das tollste Spiel, das ich mir je für Geld gekauft habe. Und ich habe nur 10 Euro dafür bezahlt. Da kann man es auch mal machen, finde ich. Das stimmt. Achso, und ich habe mir jetzt Ding vorbestellt, Chris. Kann ich dir sagen, Uncharted. Hast du dir vorbestellt? Ja, krieg 10 Euro Rabatt auf die Vorbestellung. Das fand ich schön. Boah. Habe ich gedacht, Mensch, dann bestelle ich es vor. Mal gucken, ob ich es mir auch abhole. Ich habe mir Alien Nation vorbestellt beim PlayStation Store. Das wird mein Alien Spiel. Alien Nation? Alien Nation. Was ist denn mit Titanfall 2? Das wird auch geil, du. Meine hey, Fresse. Mal, Alien Nation, was ist das denn? Das ist so ein Twin-Stick-Shooter. Da habe ich den Vorgänger. Du musst das für einen absoluten Blödmann in Sachen Shooter immer erklären. Ich habe keine Ahnung, was ein Twin-Stick-Shooter ist. Ja, also gibt es einen Vorgänger, Dead Nation, den habe ich geliebt. Und vor allen Dingen im lokalen Koop. An einer Konsole ist es das geilste Spiel der Welt. Was bedeutet Twin-Stick? Ach so, dass zwei Leute zusammen spielen. Nein, dass du mit links das Männchen bewegst und mit rechts die Knarre. Okay. Übrigens habe ich Doom ausprobiert. Ich find's geil. Ja. Na, also muss ich gerade, auf PC ist es nicht spielbar. Also ich kann's, ich werde wahnsinnig. Also mir ist richtig, also zum ersten Mal schlecht geworden beim Spielen. Ich weiß, das ist Doom, dass es unheimlich schnell ist und, aber das frustriert mich zu 100%. Also das ist, ich gehe, glaube ich, komplett weg von diesem ganzen Shooter-Zeug. Das ist nichts für mich. Ich brauche so Rennsimulatoren. Das ist mein Ding, glaube ich. Du, das ist doch gut so. Ist doch gut so, wenn wir verschiedene Sachen spielen. Also dann auch über verschiedene Sachen zu reden, auch mal, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich spiele ja auch andere Sachen als Chris zum Beispiel. Chris spielt halt diese schnellen Shooter und ich bin halt der Präzisionsmensch eher. Ne? Ich spiele so eher auch mal lieber ein Survival-Game oder sowas. Da hat mir übrigens das Zombie ganz gut gefallen, was jetzt bei PlayStation Plus gab. Ah, ihr müsst mal echt anfangen, Sachen wie DayZ und so zu spielen. Würde ich gerne mit euch mal spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um PC. Einen Computer, das wäre echt cool. Ich habe einen Mac. Bitte? Ich habe nur einen Mac. Ja, aber das ist doch nicht für dich das Problem, dir mal einen PC zu holen. Doch. Ich habe ganz viele Sachen, die ich mir kaufen will. So einen Sitz, mit Lenkrad. Ja, ich will auch einen DXRacer-Stuhl haben, den kaufe ich mir aber auch nicht. Aber so einen Sitz hätte ich schon gerne. Aber ich habe mir jetzt schon überlegt, dass ich mir so ein Lenkrad kaufe, das kostet 300 Euro, und dass ich mir selber so eine Konstruktion baue. aus so Alu-Trägern. Habe ich nämlich bei YouTube gesehen. Da gibt's einen Kanal, die testen Lenkräder. Und man denkt ja so, ach, so eine Review zu Lenkrädern? Naja, eine Stunde 20. habe ich gedacht, alles klar, da scheint es eine richtige Szene zu geben. Und dann habe ich mal, bei Drive Club hat er so eine Runde hingelegt mit irgend so einem Affenauto. Habe ich mal geguckt, was ich da mit meinem Knüppel da so hinlege an Zeit. Also ich sag mal so, der kann besser fahren als ich. Definitiv, ja. Und das Schöne, Chris, ich habe dir ja gestern geschrieben bei Project Cars, da kacke ich ja voll ab hier mit meinem Knüppel und so. Project Cars zeigt dir an, wie Bestzeiten gefahren wurden. Mit welchem Lenkrad oder mit welchem Stick oder Controller. Und also die ersten, weiß ich nicht, so 100 Plätze oder so bei jeder Strecke sind alles nur Lenkräder. Nicht ein Controller dabei. Ja, das glaube ich gerne. Also ich muss mir so ein Lenkrad kaufen. Ich komme nicht drum rum. Das geht nicht anders. Ich kann ja mal bei mir um TS fragen. Ich meine, da ist nur einer, der auch mehrere Lenkräder hat. Vielleicht hat er noch was für eine Konsole, was er abgeben könnte. Ja, für eine PS4 natürlich. Ja, ist schon klar. Ich frag den wirklich mal, ist kein Problem. Ich kann dir sogar sagen, was für ein Lenkrad ich mir schon rausgesucht habe. Warte mal auf, ich habe mir nämlich schon eins ausgesucht. Das ist nämlich gut. Gut? Ja, es ist nämlich gut. Gut ist nicht schön. Pass mal auf hier, Rickys Wunschliste. ach Mist, habe ich das nicht auf die Wunschliste gepackt? Offensichtlich habe ich nur Dirt auf die Wunschliste gepackt. Dirt Rally, das ist definitiv auch ein Spiel, das ich mir jetzt demnächst mal zulegen werde. Es muss ja die beste Rennsimulation sein, die es gibt für die PS4. Nee, finde ich jetzt nicht mehr das Lenkrad. So eine Scheiße. Was ist denn das für ein Lenkrad? Ich guck nochmal. Das war auf jeden Fall ein schönes, teures Lenkrad. Ja, das war über 300 Euro. Aber das musste wohl auch ausgeben für ein, also das ist die Einsteigerklasse laut dem Tester. so, habe ich mir auch, genauso habe ich auch gedacht. Na, wenn das so ist, ich habe auch keins. Ich werde mir auch nie eins kaufen. Wie gesagt, dann eher ein DXRacer-Stuhl für 300 Euro, was eigentlich auch totaler Quatsch ist. Ja, brauchst du aber. Selbst hier, wenn du guckst bei Amazon, Lenkräder, für 300 Euro, die werden dann halt auch nur mit 3 Sternen abgebügelt. Also das ist unfassbar, was ein 5-Sterne-Lenkrad kostet. Bist du 310 haben wir jetzt hier. Genau, das ist das auch. Das Lenkrad, das ist von das heißt TM300. Nee, TMT300. Trustmaster kann das sein? TM für Trustmaster? Ich glaube, das ist das, was ich wollte. TMT300. So heißt das Ding. Das heißt wie der Preis, ja. So in der Art. Hey, da muss ich bei Amazon mal gucken. Ich muss mir auch erstmal so ein Ding bestellen und das probieren, ob das überhaupt was für mich ist. Kann ja auch sein, dass es gar nichts für mich ist. Und es gibt, pass auf, es gibt von Sport Tripolo, nennt sich das, gibt es so ein Setup für deinen Rechner. Und auch für die Xbox, da kannst du dann praktisch, hast du so einen Stuhl, Lenkrad, alles drum und dran. Also Lenkrad ist noch nicht dabei, musst du noch dazu kaufen. Und kannst du so drei Monitore hinstellen, dass du halt original die Ansicht hast, wie in einem richtigen Rennwagen. Da kostet nur dieses Setup ohne Lenkrad und natürlich auch ohne Monitor, kostet schon 645 Euro. Ich finde, das geht eigentlich. Für ein Hobby kann man das mal ausgeben. Für ein Hobby kannst du das mal machen, ja. Es ist ein tolles Environment, diese hier habe ich vielleicht meinen Sitz. 287 Euro ein Sitz. Rennsport-Schalensitz. Da sitze ich dann da immer. Ja, ich kann mich nicht mehr. Ricky, kommst du mal in die Küche? Ich kann nicht, ich fahr Rennen! Ja, mit so, also der Typ, der das getestet hat, der hat auch komplett so Anzeigen gehabt, wie im Formel-1-Wagen. Hat er sich alles einzeln zusammengekauft. So. Druck und sowas wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja, und so grüne Leuchten, die dir anzeigen, wann du schalten musst. Und weiß nicht, so Cockpit-Schalter, da wusste ich gar nicht, was das eigentlich nehmen sollst. Aber wahrscheinlich, dass du händisch da einen Flügel auf super Aerodynamik stellen kannst. Und weißt du, guck was, es ist unfassbar, wie sich da Leute reinnörden in dieses Thema. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Wenn du da anfängst zu fahren und merkst, dass dich der Controller limitiert, ja, dass du einfach so merkst, es geht besser, aber ich bräuchte anderes Equipment, dann fängst du an, darüber nachzudenken, so viel Geld für sowas auszugeben. Krass. Ja. War schön heute. War sehr entspannt heute. Ja, sehr entspannt, wirklich. Was steht noch an heute? Das wollen die Leute auch mal hören. Das wollen die Leute. Bei mir geht es jetzt am Maschsee genau, Maschsee mit Dunkelbier und Dosenobst. Das ist schöner, kann es nicht sein. Kannst davon. Stell doch davon bitte mal ein Bild rein. Ich meine, ja. Du stellst so viele Bilder rein in letzter Zeit. Davon bitte auch, weil das möchte ich gerne mal sehen. Bilder, wo ich mich immer so frage, was will er mir damit sagen? Also wirklich, also so, wo wie ketogen ich lebe. Wie Beispiel. Das wäre dann zum Beispiel mal was ich verstehen würde. Aber ich, zum Beispiel, gestern hast du irgendein Bild gepostet und da habe ich lange, warte, nur mal gucken, was das war. Habe ich lange überlegt, was will er mir jetzt, oder was will er denn? Halt euch bitte, ich muss. Ach, genau, das war's. Wenn erwachsene Männer den Hausbau mit Kippen erklären. So, ja, da habe ich mir das Bild angeguckt und habe mir gedacht, ich verstehe den Tweet gar nicht so richtig. Also, wir haben über den Ausbau geredet und da haben mir die beiden, die da, ne, mein Schwiegervater und sein Bruder, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man das? Ging es irgendwie um Fette? Um Fette, den Begriff kannte ich zum Beispiel gar nicht. Dachfette. Ja, das kenne ich. Und die Sparren und so, wie die halt ausgelöst werden und die dann hochgesetzt werden. Weil wir haben so ein schräges Dach und da werden zwei Kuhbusse reingebaut. Verstehe immer noch. Habe ich gesagt, aber ist da nicht die Statik völlig so wacky und so während des Baus? Weil wir machen nämlich den Anfang, machen wir Eigenleistung. So, wir reißen halt so die beiden Löcher reißen wir selbst halt ein. Da braucht man keine Firma. Da hätte ich bloß nicht angesprochen. Ja. Und da haben sie mir halt erzählt, wie das geht. Und da, die Kippenpackung war halt das Dach und die Zigaretten waren die Sparren. So, das war der. Das, also ich fand's toll. Dann habe ich's verstanden. Ja. So, tschüss. Ja, ja. Ricky, sagst du bitte auch nochmal tschüss? Ja, ich muss ja erstmal das Intro, Outro raussuchen, ja. So, ja. Jetzt kannst du ordentlich tschüss sagen. Jetzt hab ich's. Hallo? Ja. Ja, tschüss. Hab ich doch schon längst tschüss gesagt.